Ja, wir sind da, sind wir schon mal live on air. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir heute einen Tick leise sind, weil wir das jetzt runtergeregelt haben. Also heute nicht zu weit weg von dem Ding. Dreh dir Immer. das mal so hin, dass das gerade auf dich zeigt hier. Der hier. Ja, muss man. Ich fühle mich noch ein bisschen um. Talk. Also jetzt sollten wir überall hoffentlich hörbar sein. Ich habe keine Ahnung, wie immer. Aber Feuerwalz, das liegt nicht an der Zeitumstellung, es liegt an 1000 Mics, die sind schlicht nicht in der Lage, mit der Sommerzeit umzugehen. So, halt, jetzt kommt erstmal unser Lied hier. Zeit wird hinten dran Ich mache mal gehängt. kürzer. Das ist schon mal gut. Ja. So, wir grüßen alle, ne? Wir hoffen, wir sind laut genug. Kann heute. Wir hatten 2 Minuten, ja, wieder total leise. Ja, das machen wir noch mal eben lauter. Das war eben. Leider hatten wir plötzlich ein sehr merkwürdiges Brummen. 2 Minuten vorher, Ja. Genau. Und das Kabel war es leider nicht. Das weiß ich jetzt. So. keiner hört was. Ich höre nichts, sagen alle. Ey, mach keinen Scheiß, wir sind dabei. Ich hoffe, ihr hört überhaupt irgendwas. Es klingt blechern. Klingt etwas blecher. Ja, nun nicht alle hier, nö, Mensch. Da können wir auch nichts für, wenn das kurz vorher das Kabel. Nee, das Kabel ist es ja nicht mal, ne? Wir wissen also eigentlich gar nicht, was es ist. So, wo ist meine Wiedergabegeräte? Dann drehen wir das gleich mal ein bisschen höher und dann wird man uns auch hören, da bin ich mir sehr sicher. Ich will natürlich nicht auf Testen, sondern auf Konfigurieren. Ansonsten machen wir heute mal einen Weiter. Podcast ohne Ton, wäre auch nicht schlecht. Ja, Pantomime. kommt sowieso immer nichts mehr raus und so. Pantomime. So, wo ist Pegel? Da ist Pegel. Dann pegeln wir jetzt mal ein bisschen hoch hier. So. Pegel ist Das war ein egal. bisschen viel, glaube ich. Augenblick. So, jetzt müssten wir schon. Sind wir jetzt besser zu hören, Kinders? An sich, haha, ja, müssten wir gut zu hören sein. Ich bin etwas leise. Mein Gott, lass mich Nee, nee, doch. nee, ich habe uns beide runtergeredet. Deswegen Hochgeschätzt. sind wir jetzt draußen so leise. Jetzt haben wir den Effekt, dass eigentlich alles gehen müsste. Nu guck, der geht. Alfo, ich habe noch nichts gesagt, deswegen bin ich so leise. Ach so. Ja, jetzt müssten wir also geringfügig lauter, geringfügig. Also ein bisschen können wir noch geben, so ist nicht. Allgemein recht leise. So, was jetzt? Jetzt sollten wir aber zu hören sein. Nach draußen kann ich auch noch ein bisschen drauflegen, aber ich glaube, jetzt reicht's, oder? So. Ja, tut uns ja leid, dass wir gleich mit technischen Problemen beginnen. Das ist ja auch blöde, aber dieses Brummen ist halt. Ist jedes Mal bei uns so, oder? Nee, das Brummen war letztes Mal. Ich hab's auch nicht im Kopf. Ich höre auch jetzt nichts auf dem Kopfhörer, so ganz bisschen vielleicht. Aber ja, ich nehme es jetzt mal runter und hoffe, dass es jetzt einfach nicht mehr brummt, sonst kriege ich immer so heiße Ohren. So, jetzt fangen wir mal an. Zuhörerfragen, dafür bist du zuständig. Ich mein. Doch. Wo habe ich meinen Zettel hingelegt? Oh. Zuhörerfragen. Zuhörerfragen. Aber ich stelle sie und du willst darauf antworten, Harry. Ja, so da, ne? Aber wir haben mal so richtig schöne Reizfragen bekommen. Findest du, ja, so ganz Ja, viele waren es ja ja, nicht. ja. Pass mal auf, ich fange mal an. Darf ich NA locken, wenn ich feststelle, dass der Cache gegen die Regeln verstößt? Und? Und? Ja, darf ja, darf würde ich immer sagen, ja, ob man es machen muss, ist eine andere Frage. Gegen was für Regeln ist auch die Frage. Ja, gegen die Guidelines meint er bestimmt mit, ne? Also wenn die Frage einfach ist, ob er es darf, Er darf es. ja, ganz Er klar, darf es das, sogar mit dem richtigen ja. Nick und nicht mit der Sockenpuppe. Aber wenn er in den Wald hineinruft, so schallt es ja auch häufig hinaus, Was war das ne? jetzt? Hier Ja. ist die Kassette darunter gefallen. Oh, ist nicht so Also, wichtig. ja, du darfst den Haar locken, wenn er gegen die Guidelines verstößt. Aber du könntest drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, NA zu locken. Es hilft ja auch ab und zu freundlich, den Owner anzuschreiben. Ich weiß, das klingt jetzt in unserem Podcast komisch, aber man kann das durchaus machen. Habe ich auch schon mal versucht, hat sogar funktioniert. Ja, das ist ja zum Beispiel hier mit eingegrabenen Ammo-Boxen. Ja? Da könntest du natürlich jetzt ein NA locken nach dem Motto, ein Niemals. Cache darf nicht vergraben sein. Aber das Ammo-Box. muss ich ja nicht machen, ne? Ammo-Box ist niemals ein NA, einfach schon wegen der Größe nicht. Was habe ich jetzt noch hier? Ich habe nur kurz gesucht und die Dose nicht gefunden. Darf ich ein Fotolog machen? Wir hatten uns eigentlich diese Frage geschickt. Fotologs. Und der hört uns. Also, ich habe nur kurz gesucht und die Dose nicht gefunden. Dann logge ich entweder nichts oder ich locke einen DNF. Ganz einfach. Noch einfacher. Keine Unterschrift im Log DNF. Punkt. Ja, nun, du kannst ja auch zu einem Stadtcache hingefahren sein. Willst dich gerade vorbereiten, dass du diesen Cache lockst. Ja. Und dann kommen die japanischen Touristen, die dann immer aus der Ecke kriechen. Ja. Und dann sagst du, ah, ich gehe doch wieder. Ja, dann mache ich das entweder doch oder ich lasse es und dann logge ich auch nicht. Punkt. Ja, genau, dann lockst du nämlich nicht, dann gehst du nämlich weg, weil du vielleicht noch gar nicht gesucht hast. Vielleicht hast du die Gegend noch dir angeschaut. Dann würde ich noch nicht mal einen DNF loggen. Ja. Ja, das also ich logge dann immer einen NA, weil der Owner hätte ja drüber nachdenken. Das ist das unmöglich. Da kommt nämlich auch schon wieder genau die richtige Erwähnung dazu. Deswegen... ein oder zwei, oder wir haben immer so ein bisschen kontrovers bei unseren Zuhörern. Chat zu viel, Chat nicht zu viel. Um das einfach auch ab und zu nochmal einzustreuen. Der Chat ist uns so wichtig, der kann nie zu viel genutzt werden. Ich weiß, dass das ein Konservenhörer sicherlich ab und zu nervt, wird es mich wahrscheinlich auch. Aber der Chat unterstützt uns, der hilft uns und der ist für uns wichtig. Und deswegen, ja, das ist eine der Sachen, wo ihr einfach mit leben müsst. Dass wir den mit reinnehmen. So, das nur kurz am Rande. Und er sagt nämlich auch gerade mal das Richtige. Und bitte keine Ersatzdosen legen. Das ist wirklich bäh. Guck mal, Müsfi hat das auch. Deswegen macht er keinen Podcast, weil er es viel zu kurz auf den Punkt bringt. Kein Log-Eintrag DNF, Ausrufezeichen. Sagt eigentlich ja, genau gut. Alles. Alles klar. Ja, das war es dann mit unserem heutigen Podcast. Oh, nee, wir haben noch mehr. Also wir sind dann auch noch im Vorspann. Wir sind noch bei How und wir werden die Fäkaliensprache, das heißt wir, ist sowieso gut. Also ich werde mal versuchen, die Fäkaliensprache ein bisschen einzustellen, aber das habe ich jetzt auch nicht geschrieben, weil How to Shit in the Wood, das schöne Buch, das uns aus dem Land der Monarchie da, aus dieser Einparteienland, nicht die DDR, sondern Bayern, wollte uns ja dieses Buch schenken. Das brauche ich nicht. Ich habe monatelang geübt. Wer wollte uns dieses Buch schenken? Das musst du noch sagen. Wer wollte uns dieses Buch? Ich erwähne die doch nicht noch. Okay. Die wollen wir doch übernehmen. Ah, ja. Also die schweigen mehr als zwei sozusagen. Das Beta-Team. Genau, das norddeutsch unterwanderte Bayern-Team von Quantum Prost. Ja. Einen Norddeutschen haben wir schon eingeschleust. Ja. Die wollten uns das Buch schenken, braucht ihr nicht. Ich habe wirklich monatelang geübt und hier sämtliche Wälder voll geschittet und bin dann nach Nothing But Stones gelaufen und es gab nicht einen Baum. Es war echt deprimierend. Musste ich da um die Steine immer hoch und wusste nicht, was machst du jetzt? Also das kann ich dir sagen, das habe ich nämlich mal, wo war das denn? Ich glaube, das war auf so einem, auf NTV war das. Da waren Deutsche in Afghanistan von der Taliban gefangen worden, also das ist ja alles sehr tragisch. Ja. Und die sind dann mit denen ewig rumgeirrt und die haben ja kein Toilettenpapier. Und jetzt kommen wir wieder zu Nothing But Stones. Wie machen die das? Ja. Stein drauflegen, soweit ich weiß. Ja, die nehmen Steine. Und zwar den großen Runden für und den kleinen Spitzen für die Ecken. Ah. Und mit was wischen sie ab? Die haben den großen Runden. Also, ja, das Buch also brauchen wir nicht. Ja, wobei, ich habe da noch ein besseres für die gefunden, für die Bierjungs. Ne? Ach, die Unterwäsche, ne? Ja, die Unterwäsche zum einen, aber das bringt mich auch wieder gleich zu unserer Zuhörerfrage. Welche Größe hat ein Nano? Müssten wir die eigentlich jetzt mal fragen? Wollen wir erstmal die Zuschauerfrage beantworten? Oder wollen wir warten, dass Quantum Prost da darauf antwortet? Weil ich muss das, stell das später nochmal rein. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gegoogelt bin. Es gibt ja mittlerweile alles an Wäsche, an Gear und es gibt auch Unterwäsche für Geocacher. Unter anderem steht auf dem Stringtanker für Frauen FTF. Oder Cash Inside und für Quantum Prost. Das erst danach. Stell mal, du hast nichts mit Geocaching zu tun, lernst da jemanden kennen, so das erste Date im Internet. Ne? Da steht Date. FTF auf dem Büsschen. Und nach dem fünften Date fängst du an, dann steht da FTF. Ja, das könnte schwierig werden. Übrigens, ich muss das mal kurz erwähnen, sonst fragt sich wieder alles, was jetzt raschelt. Wir haben auch ein Paket, weil wir ja noch bei den beiden aus dem fernen Süden da, aus dem Monarchie, aus Stäuberland. Ach nee, jetzt ist es ja Seehofer, das ist alles dasselbe. Ich glaube, das ist geklont alles. Du weißt, wenn ich in Hamburg, wenn ich in München in den Zentral Bahnhof in den Zug steige. Also praktisch, als wenn ich von da gleich mit dem Flugzeug, du erinnerst dich an die legendäre Rede von Edmund. Erinnerst dich nicht? Nee. Also, nee, hast du nicht wirklich. Schicke ich dir nachher mal. Also auf jeden Fall machen wir gerade das Paket auf, das Sie uns geschickt haben. Also nicht wundern, wenn es so im Hintergrund raschelt. Und bitte schreibt uns jetzt nicht, das hätte man ja auch vorher machen können. Nö, das gehört für mich da in den Cash rein. Ich finde Pakete einfach geil. Ich freue mich über jedes, was wir kriegen. Cool wäre das, wenn so ein Paket in einem Paket ist. Weißt du? Immer so Tüten. Dieses russische, ja. Na, ich ahne, was drin ist. Also nochmal zurück zu diesem, zu dem Slip. Ja, und die kann man auch selber gestalten. Die kosten auch nur 11 Euro. Und 11 Euro? Das habe ich gar nicht gesehen. 11 Euro für so ein Slip. Ist ja auch nicht viel dran. Ich heike den Schenk denn. Nein, kannst du ja nicht schenken. Aber ich habe für die Jungs einen gestaltet. Guck mal, wie findest du den? Ach so, ich dachte, das Ding kann man so kaufen. Nein, den kann man selber gestalten. Bestell den, den schicken wir dahin. Den schicken wir hin. Ja. Müssen wir nochmal die Größe erfragen. Ich habe jetzt 3XL genommen. Die kleine erfragen. Also lass uns mal einen Link rausgeben, damit die Leute überhaupt wissen, wovon wir reden, damit sie auch nachgucken können. Link. Sind wir eigentlich noch online? Es raschelt im Vordergrund, ja, das stimmt. Ja. Kein hörbarer Verzehr. Ach, guck mal, das fasse ich ja nicht. Ach, das hattest du mal erwähnt. Siehst du, die Weltherrschaft haben wir ja schon fast. Und jetzt kommt das weiße Gio. Wie heißt das? Giotto. Ich bin jetzt draußen. Boah, 4 Stück. Alter Vogel. Die erste Packung ist jetzt leer. Es wurde ja schon auf neidisch geguckt und gehört auf ich weiß gar nicht, Facebook oder irgendein Scheiß, dass wir Pakete bekommen, hat einer gar nicht. Ah. Oh. Das finde ich ganz cool. Ich ahnte, dass sowas kommt. Das ist natürlich geil für 2 Nicht-Biertrinker. Egal, wir werden es probieren gleich. Das wird ein lustiger Podcast. Es ist ein was heißt das? Echt oder Hecht? Das Hecht heißt, Schlenterler Rauchbier. Das heißt Hecht 01. Märzen. Dunkelbier. Ja, das ist bestimmt noch vom Kaiser. Die wollen uns vergiften, weil sie Angst haben, es übernommen werden. Ich habe es ja gewusst. Ach, 2 sind das. Alter Väter drauf und sind gemäß zu Bamberg gebräuet. Guck mal, die können da unten kein Deutsch, weißt du? Siehst du das hier? Gebräuet. Wo steht denn das? Ach, da oben, da. Hinten. Ach, hinten. Und gelagert in tiefen Bergers Schoß. Ach, da neben dem Preisschild. Oh, das finde ich aber nicht. Ist das alles? Jörg, hör mal zu. Gekühlt und gelagert im tiefen Berges Schoß. Oh mein Gott, im Schoß haben sie das gelagert. Ich möchte da keine Bilder. Ist es ein gesunder, schmackhaftes Lebenselixier? Naja. Was, ich hole mal die Negerküsse. Ja, die kannst du uns auch bringen. Das heißt übrigens nicht mehr Negerküsse. Ach ja, heute habe ich auch auf Facebook gelesen. Von, das heißt doch nicht mehr Schwarzfahren. Es heißt nicht mehr Schwarzfahren. Und Schwarzarbeit wird damit auch egal. Guck mal, noch mehr Giottos sind. Die Jungs sind ja geil drauf. Bisher. Ja. Also dann müssen wir... Okay, dafür lassen wir sie noch 3 Wochen selbstständig leben. Also. Ja, das ist alles einschlagen, glaube ich. So, komm, jetzt versuchen wir... Das heißt übrigens auch nicht mehr Zigeunerschnitzel. Sondern der Ersatzname? Nee, es sind Hypodromaschnitzel. Komm, lass uns wieder jetzt. Es wurde auch ein bisschen bemängelt, dass wir etwas sehr viel springen. Damit. Wir müssen wieder zurück. Also ich habe hier einen wunderbaren, um nochmal einen schönen einen Schlüpper habe ich eigentlich gefunden. Da habe ich erstellt, steht Nano Inside drauf. Poste ich bei uns in der Gruppe. Sollten wir den einfach runterschicken, oder? Ja, ich muss gerade Schnitzel mit Migrationshintergrund. Das ist schon eine gute Variante. Entschuldige, liebe Konserve, das war wieder aus dem Chat. Nein, mach weiter. Entschuldige, aber das war... Nein, wir werden uns schon was einfallen lassen, was wir da mal hinschicken. So, dann habe ich, wir haben ja dieses ominöse Buch gegoogelt, ja. Also dieses, dürfen das erst erwähnen? Das haben wir ja schon erwähnt. Aus Gründeln. Naja, dann schlägt ja so Amazon so Alternativartikel vor. Ah! Und was hatten wir da? Das jetzt halte ich fest. Es läuft alles unter Outdoor-Wissen. Basiswissen für draußen von Dr. Robert Rose und Buck Titten, na egal. Sex, Vorbereitung und Techniken plus Varianten für 6,90 Euro. Sag mal, wieso? Komisch. Ich bin nur etwas irritiert, weil heute hörst du dich an wie aus der Büchse. Also ich muss mir da noch mal was einfallen lassen, aber das können wir jetzt nicht machen. Oh mein Gott. Müsst ihr heute ein bisschen leben mit unserem schlechten Audio. Ist auch nicht Tracer, ist Oscar aus der Tonne, der hier spricht. Genau, und wir sind auch Wir sind auch kein Profi-Podcast. Und dann bin ich natürlich auf die mobile Notfalltoilette aus Pappkarton für unterwegs. Ach geil, das Ding ist großartig. Bei unserem liebsten Outdoor-Versender, wir müssen ja Werbung machen, Klobetrotter hier aus Hamburg. Moment, hattest du den Link für die Unterwäsche da? Für die Unterwäsche noch nicht, weil ich die selber, das irgendwie muss ich nochmal aussuchen. Da lassen wir uns noch was zu einfallen, da machen wir ein schönes Bild von. Genau, das Bild kann ich ja dann nochmal posten. Irgendwer wollte doch auch... Schreibt eigentlich wieder jemand mit? Ist da eigentlich... Erotikkalender wollte doch irgendwer haben. Mhm. Da sollten wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Also nicht wir, sondern wir fotografieren wen. Ach so, okay. Ja, ich passe da ja auch nicht rauf, weißt du? Das muss ja schon Breitformat sein. Liegt so, im Bauch, ja. Und die Outdoor-Toilette, da waren wir stehen geblieben. Ja. Den Pappkarton für unterwegs. Der war gar nicht so teuer, glaube ich, ne? Ja, der war bei Amazon ein bisschen teuer, aber bei Globetrotter für die Hälfte des Preises, nämlich für 12,95 Euro. Ja, wer weiß, ob da die Dicke nicht dünner ist. Also. Nö, das ist schon. Also die erste Kundenrezession schon mal Wacken. Hatte ich mir das Teil für Wacken besorgt, funktioniert super. Also man muss, warte mal, vorher dazu sagen, also das ist im Prinzip, sieht das Ding aus wie ein Umzugskarton. Mit einem Loch. Mit einem Loch oben drin, den man dann aufstellen soll im Zelt. Und dann tut man in dieses Loch einen großen Müllbeutel rein. Der aussieht wie so eine Hunde-Kackertüte. Und ich bin heute nicht dran schuld, sondern Feuerwalze schreibt, deswegen benutze ich jetzt den Chat dafür. Ja. In Wacken am Kacken. Also das bringt's auf den Punkt. Dieses Ding soll also, wenn da eine ganze Mülltüte ist, sollte man da einiges da passt was rein. Das scheint auch gut zu funktionieren. Es gibt 17 Bewertungen. Da sind 15 mit 5 Sternen, was gut ist insgesamt. Ja. Und eine 2- und eine 3-Sterne-Bewertung. Der ist damit zusammengebrochen, ja. Ich muss die eigentlich vorlesen. Die muss man vorlesen. Oder müssen wir diese Bewertung flattern. Doch, die war relativ kurz, glaube ich. Ne? Ja, doch, lesen wir. Ach, komm. Also, die 2-Sterne. Hallo, letztens kam meine Frau mit diesem Ding als Überraschung nach Hause. Erst wusste ich nichts damit anzufangen. Dann entschloss ich mich, es zum nächsten Abenteuer in die Wildnis mitzunehmen. Klingt nach Geocaching-Event. Meine Jungs schauten mich schon schräg an und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, es war ein Fehler. Kann ich mir auch vorstellen, bis auf irgendwelche Wänden ist das Ding, baust es auf. Zur Demonstration sollte ich in Höhe und Reichweite der versammelten Mannschaft mein Geschäft verrichten. Alleine Höhereite. Pass auf, hier guckt alle die Richtung. Das ging auch zunächst gut. Und jetzt kommt's, bis die Wurst dann eben gefallen war. Aus mir bis heute unerklärlichen Gründen knickte die Pappe weg und nun ja, ich saß in der Scheiße. Fortan war ich die Lachnummer auf dem gesamten Abenteuer. Immerhin hatten Jungs dadurch etwas Schadenfreude, frei nach dem Motto, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Trotzdem, überlegt euch ganz genau, ob ihr 12 Euro nicht was anderes, zum Beispiel einen Klappspaten ausgeben wollt. Wo ist der Chat hin? Es ist so. Der bleibt. Das ging nur eben kurz aus, weil, Bildschirmschoner. Jetzt sehe ich hier gerade den anderen. Geniales Teil. Unser Tipp mit Katzenstreu ist ebenso genial. Ja, also da machen sich Leute wirklich einen Kopf. Und ich meine, ja, ich weiß auch nicht. Hast du alles gebacken dabei? Ja, hier mal Pappklo und ein bisschen Katzenstreu. Ich gehe lieber in den Wald kacken. Also nee, ich weiß auch nicht. Aber ja, es gibt sowas. Wer das also braucht, guck mal bei Globetrotter. Ich glaube, das ist sogar vorgeschrieben, wenn du in manchen Nationalparks wandern gehst, tatsächlich. Da musst du alles wieder mitnehmen, was du. Ja, die Plastiktüte kannst du ja auch nicht, aber theoretisch könnten. Da müsst du die Plastiktüte wieder mitschleppen. Ja. Da hast du ein Beutelchen Kacke auf dem Rücken. Aber wir wollten nicht mehr so viel für Karl machen, deswegen gehen wir mal zu einem sehr schönen Bericht, den wollen wir wenigstens erwähnen. Ich könnte jetzt noch von meiner Bundeswehrzeit berichten, aber okay. Nee, lass mal mit dem Schwarten graben und so. Nee. Sehr schöner Bericht, genau. Wir haben uns ja über die T1-Geschichte und so unterhalten. Und dann fand ich das echt mal geil, dass mich, wer war das eigentlich? Navi66, genau, angeschrieben hatte, ob er das Thema so ein bisschen adaptieren könnte. Und das fand ich super, denn das hätte er auch machen können, ohne uns zu fragen. Wir haben ja nur kein Patent da drauf. Aber ich fand es echt klasse, dass überhaupt gefragt wurde. Und lohnenderweise haben wir sofort gesagt, jo, mach mal, keine Frage. Weil wir finden ja eh keinen, der was mit uns sagt. Nuffy mit U, nicht mit A. Habe ich ja gesagt. Nuffy. Nuffy. Ah ja, okay, Nuffy. Ja, kann ich gleich korrigieren, siehst du? Auf jeden Fall, klasse Bericht. Auf www.socc-kescher.de. Von da findet ihr das alleine weiter. Und da geht es um den Rollstuhlfahrer. Da berichtet endlich mal ein Betroffener, nämlich ein Rollstuhlfahrer selber und sein Mädel. darüber, dass ihnen dieses Icon überhaupt nichts nutzt. Alle. Das, was? Alle. Ja, wir brauchen wieder neue, nee, wir sollen nicht so viel herstellen. Also, sehr schöner Bericht. Wer sich auch nur einen Hauch dafür interessiert, kann ich nur empfehlen, den zu lesen, weil ja. Der bringt das auch, also ich mochte auch diese lockere Art von den beiden, weißt du, der hat ja genug mit seinen, die Hände sind sogar, glaube ich, gelähmt gewesen und trotzdem mit diesem, allein dieser Rollstuhl mit dem Rad vorne, also das ist so eine Art Dreirad. So ein Speedrollstuhl war das doch irgendwie. Dass er schneller vorankommt. Nee, ich glaube nicht mal. Es sah mir fast aus wie ein normaler, wo einfach vorne ein Rad dran gebaut war. Also sah aus wie eine Rikscha im Prinzip. Schon das, ziemlich nee, cool. Nee, warte mal, das sah aus wie diese Dinger, die mit dem Segel, die oft so am Strand landen. Ja. Aber ein bisschen höher saß er aber, glaube ich. Na egal. Ja, guckt euch das Bild an da drauf. Das Ding ist jedenfalls, also ich fand den Bericht richtig geil. Vor allem casht der auch. Das ist nicht so ein inaktiver. Genau, da steht's auch. Das Rad ist nur an einen normalen Rollstuhl anmontiert. Okay. Also das wirklich kann ich absolut nur empfehlen. Was haben wir noch? Habe ich mein Stift drin, die sagen. Halt, jetzt machen wir am Stück die guten mal. Es gibt eine Seite, die, oh mein Gott, ich muss sie vorlesen, anders geht's halt nicht. Kati 1988, also als zusammengeschrieben, Kati 1988. Ich bin 1988 geboren. Denke ich mal, ja. .wordpress.com. Und dann noch was dahinter. Aber sucht einfach nach der Einführung in Field Notes. Sie hat das Ding auf Facebook, glaube ich, veröffentlicht. Und das ging echt durch die Decke. Also das hat ganz viele begeistert. Also viele wussten offensichtlich, was mich auch überrascht hat, gar nicht, was Field Notes sind. Ja. Und die Erklärung ist, oh, siehst du vorher, ich liebe diesen Chat. Zack, ist der Link da. Ob ich die vorlese oder nicht. Und daher ist er der Show Notes. Also, ach, ist einfach klasse. Deswegen sage ich dir, wenn wir die Weltherrschaft haben, der Chat, der muss in die Region. Ja, der kommt auch, das ist keine Frage. Das ist wie bei den Chinesen, die kommen dann so, das ist die zweite Garde dann. Also. Die Leibgarde. Also auf jeden Fall kann ich auch echt nur jedem, der sich mal mit Field Notes gar nicht auseinandersetzt hat, empfehlen. Das ist klasse beschrieben. Also mich hat es total überrascht, ich nutze überhaupt keine Field Notes. Also ich kann mir durchaus merken, an welchem Cache ich war. Aber viele Leute können sich das ja halt nicht bei vielen. Ich weiß, du merkst dir das echt nur so? Ich merke mir das so. Nee, wenn ich jetzt so einen Tag habe, wie viel immer 20 Stück mache, weiß ich es abends nicht mehr, wenn der Schrott zwischen. Ja, du, wenn ich jetzt nach Schneeberding fahre und da jetzt, was weiß ich, 12 Caches mache oder ja, 20, ja. Dann weiß ich den ersten, gucke ich einfach auf die Karte und weiß, wie ich gefahren bin, logge ich einfach so. Ja, okay, das kann natürlich. Und da ging es ja darum, dass da viele locken mit FTF Log folgt. Ja. Also das war das Einzige, was auch begründet war, mit FTF Log folgt. Also ja, oder hier auf Tour Log folgt. Die meisten vergessen dann aber tatsächlich einen Log zu schreiben. Also wie viel FTF steht FTF später mehr? Ja, habe ich auch gehabt, aber habe ich jetzt auch gedacht, ich habe ja jetzt auch mal wieder ein paar Caches gelegt. Und die habe ich schon ganz bewusst an so gewisse Sachen dabei gemacht, um mal was auszuprobieren. Und siehe da war auch ein FTF-Log folgt drin und tatsächlich 3 Tage später, also mir wäre es echt egal gewesen, aber tatsächlich 3 Tage später hat er das nochmal geschrieben ausführlich. Hatte ich mich auch erstaunt. Okay. Also ich mache nur Field Notes. Ich mache es auf dem Montana, ja. Sag gefunden und schreibe mir 2, 3 Stichpunkte dazu, damit ich einfach abends nicht nur weiß, welche Caches ich gemacht habe, sondern mich so ein bisschen dran erinnere. Mittlerweile versuche ich tatsächlich, so doof das klingt, für jeden individuelles Log zu schreiben. Selbst für die Hingeschissenen. Entschuldigung, für die Hingekoneten. Ja, ganz für die Fäkalsprache wohl nicht. Ich kann mir das immer noch merken. Ich weiß auch nicht. Das ist so, ich bin einfach the brain. Ja, ich merke das schon. Ja. Also vielleicht ist tatsächlich so. Ich kann mich an jeden Cache, den ich gemacht habe, erinnern. Und spätestens, wenn ich das zweite Mal da bin, um den zu locken, weil ich schon... Also wenn du so ein Brain bist, dann hättest du beim CRE, weil das kommt bei mir nicht als nächstes, hättest du beim letzten CRE ist Chaos Radio Express 204, ist nämlich die Folge, ist ein Podcast von Tim Pritlaff. Ich glaube, den brauche ich nun wirklich nicht erläutern, den kennt jeder. Ja, Tim hat mich ja auch gefragt, aber ich kann es sagen. Und der hat diesmal was über Geocaching gemacht mit Frühtau. So ein Mann? Nee, es ist ein Mädel. Das ist auch schon durch die Kescher-Medien. Es läuft gerade so durch die Kescher-Medien. Ich habe ihn mir tatsächlich angehört. Also er geht 3 Stunden. Ich sag da mal so, einer, der schon casht, für den ist das sowieso uninteressant, weil das ist wirklich für Einsteiger. Und ich finde den auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Mhm. Hab aber auch da kommentiert und so empfand ich es halt auch. der Gast, ich muss jetzt sagen, die Gästin oder was auch immer, weil sie wollte mir gleich unterstellen, dass es mir ja ums Geschlecht ginge, als ich das kritisiert habe, fand ich jetzt wenig sattelfest. Also ich wusste nicht, was PMO ist und ich das nochmal erklären. Nee, wichtiger Teil war, dass sie Jeremy halt auf der C-Bild getroffen hat. Und also sie hat sich für meinen Geschmack einfach zu sehr gelobt, zu wenig Fachwissen gehabt und vieles durcheinander geschmissen. Sie hatte so einen blauen TB, der aussieht wie eine Schleife und erklärte dann, dass das ein Fuffpoint wäre. Also blauen TB, der aussieht wie eine Schleife. Ja, es gibt so blaue TBs, die sehen echt aus wie diese Favoritenpunkte, also so blau dann und das aber normaler TB. Und irgendwie, sie hat ernsthaft erklärt, dass das ein Favoritenpunkt ist. Also das war ganz merkwürdig. Und da waren so mehr, da waren so 7, 8 Sachen, wo ich immer dachte, das stimmt jetzt aber gar nicht, Mädchen. Auch Events sind also Treffen von Geocachern, wo sich besoffen wird. Das fand ich dann schon so. Boah, du, ich war jetzt auf 2 Events, komme ich später nochmal zu. Das war. Also vielleicht glaubt sie auch, dass in die blauen TB, wenn sie in ihren Cache reinloggt, dass sie dann praktisch einen Favoritenpunkt vergeben hat. Ja, so eine Art hört sich das tatsächlich an. Aber die ist, die ist schon länger dabei. Die hat früher beim Mönk in dem Cashpot-Talk öfter mitgemacht. Ich mochte das da schon nicht besonders. Und ich fand nicht, dass sie viel dazugelernt hat. Also, muss sich jeder selbst, das steht's auch, gibt's im Laser-Logo-Shop, habe ich mir schon fast gedacht. Alles, was aus Kunststoff ist beim Cachen, kommt eigentlich vom Laser-Logo-Shop, was so Treckemilz und sowas sind. Ich habe den Clipper übrigens mal in unsere Clipper gepostet. Siehst du, so muss das ist, okay. Das ist Chat lesen, posten, reden, unglaublich. Ich habe sowieso das Gefühl, fast alle Hörer auch in unserem Chat sind. Ja. Und das, guck mal, Heckenland hat auch immer, da fand ich bei Minute 25 doch sehr interessant die Info über Müllendosen, wie zum Beispiel Tampons. Ja, das war eine der wenigen Sachen, die wenigstens auch stimmte. Hab dann auch nicht viel länger zugehört. Also du bist mir auch eine Pappnase. Hast du nicht kommentiert beim CRE, dass dir der Podcast gut gefallen hat? Schleimer. Ja, Schleimer, Schleimer. Also, ich hab ihn gar nicht gehört. Ich hatte einfach keine Zeit. Also der geht auch noch 3 Stunden und ist sehr unstrukturiert. Also ist fast so wie wir. Aber wir sehen besser aus. Nee, wenn ich jetzt zu, ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber wenn ich jetzt so überlege, sie hatte keine Ahnung, schlecht strukturiert. Also sie könnte bei uns einsteigen. Wir tun ja auch nur so. Ja, also. Cachen wir ja nicht, sondern wir reviewen mal. Ach, der Kommentar war von Feuerwalze, siehste. Ja, das ist doch das gleiche. Feuerwalze, Heckenland. Letztens war ich auf dem Event, da hieß einer Schneewalze, neben ihm saß Feuerwalze. Ach, du meinst, das sind alles die gleiche? Das ist eine Sippschaft. Ist es natürlich nicht, aber. Guck mal, aber die meisten, da kommt es auch schon wieder. Also ich habe es sowohl in den Kommentaren gelesen, auf Twitter hauptsächlich gelesen und auch jetzt hier in unserem Chat. Nach 30 Minuten haben die meisten aufgehört. Es war aber auch echt. Also ich habe die 3 Stunden wirklich angehört für heute Abend, um was dazu sagen zu können. Okay. Und muss jetzt sagen, lass es uns einstellen, es war einfach langweilig. Also jetzt nochmal, muss ich es hören? Nein. Nein, vergiss es. Also wirklich, es ist für Einsteiger geeignet, für Cacher überhaupt nicht. Also haben wir jetzt ganz viele neue Geocacher genutzt. Ja, waren viele interessiert, fand ich auch okay. Andere haben gesagt, nee, nachdem ich das so gehört habe, weil sie hat auch noch so Sachen erzählt, was wirklich so richtig schön die Cacher schlecht gemacht hat, wo sie gegenseitig sich die Koordinaten klauen und so. Das stimmt sogar alles, aber das muss man jetzt nicht im Einsteiger-Podcast erzählen. Wahrscheinlich hat sie es absichtlich gemacht. Sie hat das Hobby so ein bisschen so in die Nerd. Nee, sie möchte auch gerne die Größte sein. Also ich glaube, das ist sogar die sich bei dem NTV-Film so von oben runterließ als Klettererin. Und, lass mal. Ich möchte über die gar nicht viel reden. Dann hochgezogen und dann langsam runter. Ja, aber ein Schnellabgang dann. Nee, ich möchte jetzt auch nicht schlecht machen. Okay. Ich kenne sie nicht und ich fand's halt, ihr fehlte einfach das Know-how. Das war mein Hauptproblem. Und darf ich nicht vergessen, wenn man denn schon, wenn das wichtig ist, dass du. Ich habe 2-mal mit Jeremy gegessen. Ich bin auch berühmt. Ja, du hast mir aber erzählt, er hat deine Rechnung nicht bezahlt. Ja, der blöde Hund, bezahlen wollte er. Und als er dann ins Bezahlen ging, kam er mit seiner scheiß Kreditkarte, die sie natürlich nicht genommen haben im Laden. Das mache ich so auf Events auch immer. Weißt du, ich gucke einfach danach, was ist am teuersten, das meistens die Steakplatte. Ah, und dann bezahlt er eine Würstchenbude mit Kreditkarte. Nee, und dann sage ich, oh, ich habe mein Geld vergessen. schreib mal alles auf, da hast du ja solche Nummern immer, schreib mal alles auf Nummer. Echt? Nee, ich gehe einfach und bezahle nicht. Das fällt auch nicht auf der letzten. Nee, das wäre fies. Ich gucke dann immer, welche Nummer hat Kohlenherde und dann lasse ich das immer auf der letzten. Nee, kann ich. Ach ja, der ist ja sowieso. Der hat genug Kohle, das wird ja. Ja, als Polizist, der Christian, da läuft ja über. So, wo geht's weiter? Jetzt bist du mal wieder dran. Ja, warum nicht denn? Achso, mit dem Nano müssen wir die Zuschauerfrage mit dem Nano müssen wir noch dann bringen. Wir haben uns das letzte Mal unterhalten über Caches in Wuppertal im Underground. Und da habe ich ein bisschen Infos dazu bekommen. Wir hatten ja gesagt, was hatten wir eigentlich gesagt? Was haben wir beim letzten Mal eigentlich gesagt, Jörg? Zu Wuppertal? Ja, gar nichts. Das war ja diese Wuppertaler Stadtwerke, haben festgestellt, da sind Cacher in ihren Netzen. Und wir haben das aufs Schärfste verurteilt. Nee, haben wir das schon was zu gesagt letztes Mal? Ja, haben wir was dazu gesagt. Bist du sicher? Ja, aber 100%. Chat, haben wir letztes Mal was gesagt? Wir haben da was zu gesagt. Klar, wir haben darüber gesagt, dass sich da gefährliche Gase bilden können. Ja. Und stimmt. Wir hatten darüber gesprochen, haben auch gesagt, da wäre ich auch reingelaufen, weil ich auch nicht auf den Gedanken gekommen wäre, dass es ernsthaft gefährlich ist, nur nicht so weit. Das weißt du jetzt vielleicht nicht, weil hier wurde mir mal ganz kurz erzählt, wie man da überhaupt hinkommt. Ja. Ich lasse es mal anonym. Also, mitten in der City geparkt, hinter einen Container gegangen, ein Tor aufgezogen, eine Leiter runter, Bauch eingezogen, weil es da ein Querbohr gab und dann war man drin. Jetzt frage ich an dich. Du wärst ja wahrscheinlich nicht reingegangen. Doch. Echt? Ja. Du wärst nicht reingekommen. Ich sag mal so, ich hätte zwar absolut gewusst, dass ich da nichts zu suchen habe, aber ich gestehe dir, wenn ein Loch im Boden ist, bin ich da drin. Das ist echt krank schon, aber das ist wirklich so. Ich springe da immer gerne rein. Da gibt's auch mal eine schöne Empfehlung, ne? In der Nähe des, weiß ich gar nicht, darf ich die jetzt so nennen, nicht, dass so ein Cache verbrannt wird. Na egal, bleiben wir erstmal bei diesem. Ja. Dann bist du dann praktisch drin, längs und quer, Rohre, du läufst da so durch, erreichst irgendwann eine Arbeitsbühne, da ist ein Hinweis. Dann geht es weiter über Rohre, dann kommt öfter warmer Dampf aus den Rohren, viele Rohre waren heiß. Es da war wäre ich schon nicht mehr Sauna, bei. Und es war schnell und man ist relativ schnell K.O. Und wenn ich mir die Bilder bei diesem Cache angeschaut habe, es war GC3500H, huschusch, dann ist es da echt ein bisschen... Ja, also so weit wäre ich auch nicht gegangen, weil dann hätte ich mir auch schon die Vorstellung gehabt, irgendwer weiß, ob das wirklich gesund ist. Also da geht es mir jetzt gar nicht drum. Ja, das ist natürlich verboten. Ihr macht das natürlich alle nicht. Na, da kannst du sehen, weil es archiviert. Das ist ja jetzt auch offiziell von den Wuppertaler Stadtwerken abgeschlossen. Wie Arbeitsrecht.de, Arbeitssicherheit.de. Super. Ich darf ja nicht mehr Fäkalien. Darfst du nicht. Das mache ich heute. Ich habe auch vergessen, ich wollte heute mein Messgerät mal mit runterbringen, weil nachher noch so Themen kommen, wo ich mal messen wollte, wieso das eigentlich geht, aber machen wir nächstes Mal. Na jetzt aber ganz ehrlich, bringt mich ja wieder zur UNA-Verantwortung. Ja? Also man, klar, wenn du da so durchrätst, kann man natürlich immer sagen, ja, die Sucher sind selber dran schuld, aber als UNA? Ich sag mal so, also... Ich hätte den Cache nicht gelegt. Das ist jetzt sowas, wo ich dann immer... Achso, Fäkaliensprache, so weg. Hättest du da jetzt NA gelockt? Der hat, sagen wir mal so. Der hat für mich nicht alle Latten am Zaun, der Owner. In meinen Augen ist das heute nicht, ich würde es als Owner heute nicht mehr machen. Da kommen heute wirklich, mittlerweile haben wir Kinder dabei, wir haben Jugendliche, die sich überschätzen dabei, wir haben Alte, die sich überschätzen dabei, wir haben einfach ganz viele Menschen, die sich überschätzen dabei und ich würde den dort nicht heute mehr legen. Ganz definitiv nicht. Ich bin so weich, dass ich schon den im Norden der Elbe, hast du den vielleicht schon gehört, diesen Urlaubscache von Hot Bina irgendwo aus dem Ruhrpott kommen die, glaube ich. Hot Bina ist bekannt für gute Caches. Ja, ich habe das blaue Wunder irgendwann bei Station 12 abgebrochen, weil es mir zu viel zu lang wurde. Also gut ist immer im Auge des Betrachters. Also ich will jetzt gar nicht schlecht machen. Der hat Favoritenpunkte ohne Ende. Ja. Mir waren es einfach viel zu viel Stationen, als er zwei Caches schon machen soll. Aber egal. Und die hat einen vorne auf einer Mauer gelegt. Du musst also so auf einer Kaimauer nach vorne laufen. Genau, und was steht da? So eine Lampe? Genau. Das ist so ein Schild für die Seefahrt. Ja. Und das ist ein eisernes Ding, das mit Moos bewachsen ist. Da ist morgens auch noch Feuchtigkeit drauf, wenn du Pech hast. Natürlich weiß jeder, dass es glatt ist. Aber wenn du da abschmirgelst, dann das letzte Mal. Denn du fällst nicht ins Wasser, du fällst auf die Steine von der Elbkante. Also, sorry, geht für mich gar nicht. Also, du hast doch DNF gelockt oder eine Note, ne? Nur ein DNF, ich habe auch kein DNF. SBA, nix, das muss jeder für sich selbst entscheiden für mich. Aber wenn du nach vorne läufst und kackst da ab, ist das 4 bis 5 Meter. Mhm. Aber direkt auf die Böschung der Elbe und wer die kennt, das weiß, das sind alles große, spitze Steine. Ah, oh, das ist echt, ich würde es als Owner nicht machen. Das muss sie für sich wissen, das müssen die es machen, wissen. Ich könnte nicht damit leben, wenn bei meinen Caches einer umkommt und ich das Gefühl auch nur hätte, ich wäre mit Schuld. Also wenn jetzt bei meinen einer umkommt, dann muss er schon selten blöd sein. Also sorry, so die paar, die ich jetzt gelegt habe, sind alles T1. Ist er so geflecht von der Quali? Ja, genau. Also, wie gesagt, dann ist auch nicht schade drum, dass es Darwin dann, aber. Also, ja, gut, es gibt ja so Caches, ich meine, du kannst ja auch im Wald stolpern, dumm aufschlagen und. Ja, sagen. Ja, das dann, aber dann, also, dann, so. Dann habe ich keine Verantwortung. Nochmal zurück zu diesem Wuschusch, ich weiß es nicht. Ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich eher einen Inner gelockt. Der ist ja auch so geräuschlos durchgelaufen. Ich meine, da sind Rohre, die sind heiß, du musst dich da durchquälen. Ja. Verantwortung des Ohren. Also ich gestehe, dass ich NAs. Mittlerweile habe ich das. Ich habe tatsächlich letzte Woche 8 NAs gelockt. Und nee. Und ich muss mal sagen, danke, Sanne. Danke. Weil ich habe das Gefühl, Sanne und Kiki oder Kanne und Siki oder was machen sie jetzt? Oder Kanne und Siki haben sich echt hingesetzt und da mal da wirklich mal weggerotzt den Mist. Das waren nämlich alles so Caches, wo der Owner 27 Funde hatte, seit 6 Monaten nicht angemeldet war und die seit 5 Monaten einen SBA nach dem anderen gekriegt haben. Also ehrlich, da habe ich auch mal SBAs gelockt. In dem Fall hier, bei dem Husch, ja. Hätte ich, glaube ich, den Reviewer geschrieben. Ich finde dieses SBA immer noch, für mich ist das immer noch, NA ist für mich immer noch, das hat mir zu viel von Klagemauer, weißt du? Der Owner muss sich eigentlich schon fast angegriffen fühlen, weil das ja so ein öffentliches, der Cash ist, geht so nicht. Das ist so, das hat auch was von Oberlehrer. Ich weiß, dass das nicht so ist, aber ich mag's nicht. Ich schreibe dann lieber den Reviewer an. Auch wenn das bei manchem Reviewer nicht so viel hilft. Ja, aber ich sehe es nicht so. Also ein NA ist ja grundsätzlich erstmal, du meinst, dass mit diesem Cache irgendwas nicht in Ordnung ist, ja. Und gibst das an einer Stelle, die in dem Sinne der Reviewer ja, ist, genau. Der das dann jetzt prüft. Genau. So, und dann wird der Reviewer sich hoffentlich dazu äußern, was sie aber eigentlich ja. Nicht machen. Entweder archivieren sie genau. Oder sie machen nichts. Genau. Müssen wir vielleicht mal anführen, dass sie sich dazu äußern. Ja, naja, es ist auch die Frage. Weil dieses Hintenrum, das nimmt ja auch immer. Ja, aber was hat das mit Hintenrum zu tun? Warum muss das öffentlich laufen? Der Owner hat offensichtlich die Meinung, sein Cache ist okay, sonst hätte er den nicht gepublished. Ich bin offensichtlich der Meinung, der ist nicht okay. Warum muss das jetzt als öffentliches Log kommen? Es ist einfach sowas von klar und speziell bei unserer Geocacher-Community, dass dann 2000 Klugscheißer aus der Ecken kommen und jeder seine Meinung in den Logs dazu gibt, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben. Warum gibt's nicht einen Knopf? Melden und dann soll der Reviewer das prüfen. Warum, auch dieses mit anonym. Warum soll der Owner wissen, dass mir der Cache nicht? Warum muss es überhaupt die Konfrontation geben? Warum? Ja, das ist ja eigentlich völlig. Eigentlich ist es ja genau so geplant. Du machst ein NA, ja. Die entscheidende Stelle prüft und wenn nichts ist, bleibt der Cache bestehen und wenn irgendwas ist, wird er archiviert. Ja. Das, was du jetzt sagst, hintenrum, ja, was existiert ja nur deswegen, weil du ja heutzutage ja Angst haben musst, dass der Owner sagt, was ist denn das für ein Volltrottel, dem pisse ich auf die Schuhe ja. Und was weiß ich, entferne seine Caches. Also bei sowas wie da, bei so einem großen Cache wie dem Husch, der also ja. Mit Sicherheit auch viele Liebhaber hat, hast du auch noch das Problem, dass dich du gleich von sonst wo überall bepöbelt wirst. Trotzdem sehe ich es nicht als hintenrum. Von mir aus kann der Owner sogar erfahren, dass das von mir kommt. Aber warum muss das über die Logs passieren? Warum muss das ein NA sein? Warum gibt's da keinen Knopf? Wie bei Open Caching zum Beispiel. Dieses ja. Tote Pferd hat eine gute Funktion, das ist nämlich Cache melden. Ja, das ist okay, aber du hast, wenn du diesen Knopf einführst, hast du wahrscheinlich wieder 1000 Leute, die genau auf diesen Knopf drücken. Oh. Weil er einfach da ist. Nee. Das soll ja mein Name soll ruhig mitgemeldet werden. Wenn ich mir einen Reviewer wende, wird mein Name auch mitgemeldet. Also anonym ist das überhaupt nicht. Genau, da kommt natürlich jetzt auch ein Chat gleich mit der Anonymität bei. Also, nein, kein anonymer Knopf, sondern Knopf, wo mein Name mitgeliefert wird. Gar keine Frage, nichts anderes. Aber wenn du findest, mit diesem Cache ist was irgendwas nicht in Ordnung. Stehst du ja dafür. Dann kannst du auch mit deinem Namen dafür stehen. Ja, dann kann ich den Owner aber auch anschreiben. Ja, könntest du auch machen. Machen ja auch viele. Und der Owner sagt dann, leck mich. Ja, dann, was machst du dann? Dann drückst du NA. Nein, dann wende ich mich, ja, drücke ich NA oder ich wende mich an Reviewer und sage, hör mal, finde ich nicht in Ordnung. Der Owner kann von mir aus gerne wissen, wie gesagt, wenn der Knopf da wäre, kann von mir aus ja auch eine Mail an den Owner und dann den Reviewer gehen. Habe ich auch kein Problem. Er kann meinen Namen ruhig wissen. Das stört mich überhaupt nicht. Aber warum müssen das 100.000 mitkriegen? Weißt du? Übertrieben gesagt. Damit du auch mal Spaß auf dem Event hast. Ja, naja, ich würde es dann auch hier im Podcast. Also das Gute ist ja, wenn du einen Podcast machst, haben die auch alle ein bisschen Angst, dass sie dann auseinandergenommen werden öffentlich. Ja, guck mal, da kommt's auch. Du kannst den Reviewer direkt anschreiben. Ja, das stimmt. Ja, du kannst den Reviewer direkt anschreiben, aber eigentlich nur, wenn du einen guten Kontakt zu dem Reviewer hast, wenn du schon ein bisschen dabei bist. Ja, naja, eigentlich, das habe ich aber früher schon gemacht, auch an Reviewer, die ich gar nicht kannte, und habe gesagt, kannst du mal bei dem Cache gucken, das finde ich nicht okay, und da oben mit dem Owner wäre ich mir nicht einig. Das habe ich schon durchaus gemacht. Also ich habe das auch gemacht, ich habe hingeschrieben, ey, ich kriege diesen Mister nicht raus, wir sind die Fernsehkoordinaten, hat nie eine Antwort bekommen. Ja, ich habe, das sind aber, es gibt so ein, zwei Reviewer. Die geben eine Antwort. Es gibt sogar einen, den ich sehr gerne, nee, meistens kriege ich eine Antwort, muss ich die okay. Reviewer mal wieder loben. Einen habe ich dabei, da kriege ich nur Antworten, wenn es um Smoothie-Dinge geht. Insofern auch nur ein bisschen Konfliktpotenzial drin ist, antwortet der immer gerne mal nicht. Hat er mir dann auch im Event irgendwas gesagt, nö, ich habe da nicht geantwortet. Ich dachte mir, nö, lass mal erstmal so und so. Als Reviewer bist du auch eine arme Sau, echt? Ja, aber nicht zu antworten, dann soll das aufhören mit Reviewen. Sorry, aber... Ja, wenn du es nicht richtig begründen kannst. Ich habe einfach jetzt zum Beispiel, kommt jetzt ein bisschen früher als gedacht, aber ich habe nachgefragt, es gibt ja es gab, ich will das auch gar nicht nennen, weil ich da auch keine in die Pfanne hauen will, es gibt ein Event auf dem Lost Place, was ich an sich schon mal völlig absurd finde. Und jetzt habe ich den Reviewer angeschrieben und gefragt, hör mal, ist das eigentlich zulässig oder müssen die eigentlich auch eine Genehmigung haben? Mir geht es gar nicht darum, dass der zugemacht wird. Also ich habe auch nicht ein NA gebeten oder so, sondern ich wollte für den Podcast wissen, wie ist das? Kann ich kurz einhaken? Ja. Ist der Owner des Lost Places, liegt da an Cash? Nee, ist nur ein Lost Place. Achso, und das nur ein Event. Aber ja, nur ist gut, aber es ist halt ein Lost Place. Auf dem Event finde ich das sowieso schon merkwürdig. Auf dem Lost Place finde ich sowieso schon merkwürdig. Da liegt noch ein Cash. Da habe ich dann, am 31.10. bei Stash Lab auch nachgefragt und auch nie eine Antwort bekommen. Das ist gut. Oh, nicht der schon wieder. Ja, aber selbst dann hätte er schreiben können, nicht du schon wieder. Also gar nicht zu antworten finde ich immer... Ich mag auch, also wir müssen es mal vorziehen, sorry, jetzt haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber auch, weil es kommt da schon auch im Chat jetzt gerade durch. Das Lost Place Kings Mega-Event? Nee, es geht um ein kleines Event. Das möchte ich auch nicht nennen, weil das aktuell noch gelistet ist und vielleicht ja auch erlaubt ist und ich möchte das auch nicht kaputt machen in dem Sinne. Also von daher lassen wir es hier mal raus. Aber es ist ein kleines Event, so mit 30 Leuten und das findet auf dem Lost Place statt. Es kommt von Henkner gerade, als Reviewer bist du immer eine arme Sau. Da kommen wir ja gleich zu den dreien, die gerade rausgeflogen sind. Aber im Vorgriff mal, hört bitte mal auf, die Reviewer zu immer so darzustellen, wenn das arme Schweine sind. Die haben sich den Job alle ausgesucht, da ist keiner zu gezwungen und da wird jeder Reviewer sich irgendwas rausziehen. Muss gar nicht, also es wird auch welche geben, die ziehen sich da die Macht raus oder dieses Gefühl. Manche mögen vielleicht nur diesen Schiedsrichterposten. Da wird's 100.000 verschiedene Gründe geben. Richtig, bei den Geocachern ja auch. Aber grundsätzlich ist da keiner zu gezwungen und deswegen tut mir auch kein einziger davon leid. Wenn ihnen das nicht passt, sollen sie aufhören, Punkt. Da gibt's genug, die das sofort übernehmen wollen. Ich weiß nicht, warum es so viele dahin zieht, Reviewer zu werden, aber ich finde die Arbeit in allen Ehren und ziehe da auch einen Hut vor. Und alle oder die meisten Reviewer, die ich kennengelernt habe, ich würde mal sagen 90%, fand ich wirklich nett und habe mit denen auch ein gutes Verhältnis. Die drei, die gegangen sind, jetzt sind es halt 3% von denen ich nicht mochte weg. Nee, zwei. Einen kenne ich nicht. Ja. Aber grundsätzlich, also leid tun ist da für mich nicht drin. Guck mal, jetzt kommt eine entscheidende Sache, aber nochmal zurück. Jetzt rede ich hier wieder ein Stück, aber ich sehe es gerade. Husch Husch hat 226 Favoritenpunkte. Hat also der Mehrheit gefallen. Wo ist das denn jetzt? Steht da so 19:45. 19:45. Genau. Jan. Favoritenpunkt ist schön. Ja, also das ist genau der Punkt. 226 Leute, das ist auch das, was ich immer sage. Ja, ich kann die 226 Leute verstehen, aber sorry, der Cash hat da trotzdem nichts mehr zu suchen. Die Zeiten sind einfach vorbei. Außerdem Favoritenpunkte wird heute auch für jeden Furz. Ich habe für meine 6 Tradis da, die ich da gelegt habe, also ernsthaft, die liegen alle auf dem Boden und kannst aufsammeln. Habe ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Favoritenpunkte bekommen. Na gut, dann nehme ich jetzt mal wieder zurück. Kannst du. Ich schäme mich sowieso für die Dinger. Die habe ich echt als Experiment gelegt. So ja. Aus verschiedenen Sachen, weil es dauerte ja auch nicht lange, bis der erste schon ein bisschen ausfallend wurde, weil ich ihn ja per Mail gebeten hatte, seine Aussagen zu meinem Listing da wieder rauszunehmen. Da kam dann nur ein Warum. Also es reichte schon nicht mehr für ganze Sätze oder gar ein Anschreiben, obwohl ich echt höflich geschrieben hatte. Und da habe ich drunter geschrieben, naja, ist es kein Diskussionsforum, so wie die Reviewer das auch meinen. Und hast das ins Forum verlagert? Nee, dann postete er mir noch und schrieb er mir nochmal zurück. Ich solle ja mal die Füße stillhalten, also schon richtig gleich der gute Ton. Und hat mir einen Ausschnitt aus den Richtlinien damit reingepackt. Die sagen, dass es in den Logs um den Cache geht. Also er hat gar nicht begriffen, dass er eigentlich genau das unterstrichen hat, was ich ihm gesagt habe. Er hat es dann aber rausgenommen und ich habe auch keine Lust gehabt, das weiter zu diskutieren. Er heißt auch Mensch, also klang auch schon, also der Account war schon sehr seltsam. Nichtsdestotrotz sagen ja viele Favoritenpunkte nichts über diesen Cache aus. Nee, absolut. Und der ist natürlich einmalig, weil du ein einmaliges Erlebnis hast. Und du hast auch ein einmaliges Erlebnis, wenn dir so ein, 200 Grad heißer Dampf plötzlich ins Gesicht sprüht, ja. Dann hast du dein Leben lang was davon. Und das muss man als Owner, finde ich, in der heutigen Zeit auch bedenken. Also ich bin da absolut völlig deiner Meinung. Es ist auch wunderbar, was Hamichel dazu schreibt. Favoritenpunkte setzen geltendes Recht nicht außer Kraft. Das ist einfach, ja eigentlich bringt es das echt auf den Punkt. Ich meine, früher hat man auch viel Lost Places gemacht, die eben so grenzwertig waren, aber eben... Da hatten wir auch nicht die Masse. Also das Problem ist einfach, dass die Masse zu groß geworden ist. Also nicht, das ist früher natürlich trotzdem gefährlich gewesen, aber trotzdem waren die Leute, das waren weniger und die wussten so ein bisschen, was auf sie zukommt. Heute sehe ich da Gruppen mit einer Fahne und kleinen Kindern über Lost Place laufen. Und da ist für mich auch Schluss. Ich war gestern auf einem Event. War ich gestern auf dem Event? Ja, ich war gestern auf dem Event. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und zwar über diesen Geocacher, der in Dänemark, glaube ich. Oh Gott, ja. Wo es ja dann auch hieß, der hätte sich die Kanne da nur rein. Ja, den hätten wir den Rettungseinsatz noch in Rechnung stellen müssen. Also der Geoclub ist ja da wieder ausgeflippt. Nicht nur der. Aber ganz ehrlich, wenn du über so einen Lost Place gehst, ja. Und da steht das, was weiß ich, der Beton frei in der Gegend, du läufst darüber. Mhm. Wenn das unter dir zusammenbricht, dann sagen bist auch wieder alle, der hätte sich jetzt nicht der ist ja selber dran schuld. Machst du aber nicht. Natürlich hättest du es machen können. Ja. Also bei den Schwimmern, das fand ich ganz schlimm. Also weil das wirklich, sorry, aber die Hälfte von den ganzen Klugscheißern, die sich dazu dilettantisch geäußert hat, die wäre da genauso reingegangen, weil das sah aus, als wenn man da 100 Meter schwimmen muss. Ja, kalt war's. Aber da einem vorwerfen zu wollen, der gestorben ist, mit zwei Kindern, dem überhaupt noch was vorzuwerfen. Sorry, da ist die Grenze endgültig erreicht. Jungs, dem was vorzuwerfen, ist einfach nur noch peinlich. Echt, also sorry, so ein bisschen Restcharakter. Jetzt würde ich gerne das Blutdruckmessgerät haben. Das steigt gerade. Kannst du dem Ona aber auch nichts vorwerfen? Weil das Listing war genau dafür ausgelegt. Mhm. Ihm kannst du jetzt auch nicht, vielleicht, wir wissen ja nichts über ihn. Vielleicht war er Kampfschwimmer, vielleicht war er DRK-Schwimmer, das waren 70 Meter, sagt der Wutschig an einer. Also, wenn er jetzt angibt, oder wenn er zum Beispiel Kampfschwimmer gewesen wäre, angenommen, dann würde ich ihm Vorwurf machen. Denn dann muss er das wissen, dass da Idioten kommen, die das nicht einschätzen können. Nein, ich meine derjenige, der da. Ach so, ja, okay. Du weißt es ja nicht. Ich habe mir das auch angeguckt auf Google Earth. Das sieht ja aus, wirklich, als wenn du nur 100 Meter schwimmen musst. 70, ich, genau. Ja, 70. Ich glaube, ich hätte das vielleicht auch gemacht. Also mir wäre es zu kalt, dafür bin ich echt zu weich mit Kälte. Aber grundsätzlich fand ich das nicht verwerflich oder leichtsinnig, sondern das hätte ich, glaube ich, also ich hätte nicht drüber nachgedacht, dass ich dann Krampf kriege. Glaube ich. Also hätte mir auch passieren können, durchaus. Ja, so ist es ja. Es wird ja immer gerne mit dem Finger auf andere gezeigt. Ja. Und da, die blöde Sau, warum geht ihr da rein? Und wäre genauso da reingegangen. Hamichel sagt das auch mal. Ja, da musst du mich mit vorurteilen. Also ich wäre da auch reingegangen. Ich hätte auch geglaubt, wenn ich nicht so kälteempfindlich wäre, hätte ich mir das unter Umständen. Es gibt Leute, die machen dieses Eisbaden, die springen da irgendwie rein mit einer Badehose. Ja. Mein Gott. Also ich, wie gesagt, ja, kann man diskutieren, finde ich auch gar nicht schlecht, dass man es diskutiert, weil das ja auch einen weiterbringt, wenn man über sowas spricht. Ich finde es unmöglich, da von Darwin erwartet und Ähnliches zu sprechen. Solchen Leuten wünsche ich, dass sofort der Blitz im Kopf einschlägt, ehrlich. Also sorry, aber das muss einfach nicht sein. Jetzt kommen schon die ersten Links dazu. Mhm. Was hatte, das war von dir, der Däne, ne? Der Däne war von mir. Muss jetzt das auch war das. Ach so. Wir können jetzt direkt zu den Reviewern eigentlich mal übergehen, weil wir sind ja sowieso schon dicht dran mit dem Husch-Husch und so. Ja. Ich kann noch mal schreiben, was wir für coole Caches gemacht haben, was für tolle Ideen. Lass uns jetzt erstmal den Reviewer, weil ich also, was mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, Husch-Husch sind wir, glaube ich, oh Gott, Husch-Husch sind wir, glaube ich, durch. Da kann man sagen, also wir sind der Meinung, man kann sowas heute einfach nicht mehr machen. Also nicht in dem extremen Form. Fertig. Und ich bin der Meinung, sowas, wenn es so extrem ist, kann ich auch einen Ader lassen, fertig. Genau. Und das mit dem Schwimmer kann man absolut unterschiedlicher Meinung sein. Das akzeptiere ich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich finde, man sollte aufhören damit, Darwin im Wart und der Mann ist blöd und ähnliches. Das ist für mich keine Argumentation, sondern das ist einfach armselig. Sorry, aber das ist nicht in Ordnung. Punkt. So. Suja hat auch schon gequittet gerade. Siehst du, jetzt verlässt uns schon unsere treue Hörerin. Nein. Aber jetzt kommen wir zu den Reviewern. Oh, jetzt kriege ich ja. Warum kommen wir jetzt zu den Reviewern? Ja, also weil es jetzt nicht mehr so viele sind. Also ich finde, wie viel haben wir denn? 70, 18? Was ist denn da noch zu Tweets von zwei? Ist da noch was zugekommen oder was? Jetzt benutze ich hier drei Bildschirme. Da dauert das. Nein, nee, ich klicke da jetzt nicht drauf, dann scrollt der wieder nicht mehr. Nee, das meine ich nicht. Gründe. Ja, wie Gründe. Was Gründe? Wo bist du? Feuerwalze. Ach, muss er nachher lesen. Ja, okay, wir machen mal jetzt mal eine kurze Übersicht. Die Reviewer. Achso, da steht es da unten. Nicht so viele, sondern die waren dann die Entscheidung mit einbezogen. Also Fakt ist. Ja, Reviewer 2, Dark Moon aus Bayern und Fritz aus Bayern. Genau. Sind nicht genau. Dabei. Drei Reviewer wurden angeblich, ich gehe jetzt nicht wie konform mit denen, die da auf Facebook sich schon wieder auskotzen, denn ich habe die andere Seite noch nicht gehört, angeblich mehr oder weniger kommentarlos rausgeschmissen worden. Um mal so eine Kurzübersicht zu geben, Tu kommt hier aus dem Norden. Ich persönlich weine jetzt gerade mal nicht wegen Tu, weil ich habe ihn einfach... Das ist natürlich nur ein subjektiver Eindruck. Ich habe ihn nur als arrogant kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt, als er ein Event nachträglich gepublished hat, was für mich gar nicht geht. Auch wenn andere sagen, ja, schon lange vorbei. Mag sein. Ich fand, da war der für mich gestorben. Sowas geht gar nicht. Das ist so ein richtiges Spucken ins Gesicht aller anderen gewesen. Ja, man kann ja auch vergeben. Also. Nee, dem nicht. Weil wir hatten danach auch noch Kontakt. SBAs wurden immer gerne angenommen, es sei denn, sie kamen von mir. Wirklich, ernsthaft. Also er hatte wir hatten richtig ein persönliches Problem. Also ich hatte, Tu war für mich... nicht präsent. Ich rede auch relativ wenig mit Reviewern, so im E-Mail-Kontakt. Er war einfach da, war lange ist und er hat sich jetzt eine Auszeit genommen und seiner Auszeit ist er jetzt von quasi. Stimmt, er hatte mich auch mal irgendwann auf unter seinem Tant-D-Namen auch nochmal angepuppt wegen irgendwas Podcast-mäßig. Ja, was immer das ist. Für mich ist, also ich bin da nicht der Unglücklichste. Ist aber egal, das ist rein subjektiv, fertig. Dark Moon kenne ich gar nicht. Dagmund war sehr engagiert, also angefangen. Wo war der denn überhaupt? Niedersachsen, das hat hier auch relativ viele gepublished. Ah, okay. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man munkelt, dass er da auch irgendwie auch drum gebeten hatte. Vielleicht. Ja, da hörte ich auch eher gute Sachen. Also gute Sachen. Also, dass man sagte, das lag jetzt nicht an ihm oder er wollte eher weg, als dass er gegangen wurde. Ja, also die sind halt Probleme. Und man weiß es ja nicht. Ja, und dann hatten wir jetzt noch unseren Fritz. Also ich kannte den gar nicht vor. Also am Anfang war mir Fritz aus Bayern gar kein Begriff, bis er diese Aktion startete, wo sich... Das wurde erst gepublished, dann hat der Jäger gesagt, das will er nicht. Dann haben sich aber Ona und Jäger geeinigt. Und dann hat Fritz aus Bayer wegen irgendeinem Formfehler den rausgenommen. Also die Aktion fand ich allerdings auch selten hohl. Also... Unser lieber Nike, Fritz aus Bayern, ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil ja die Bayern da immer eine Petition gegen ihn gemacht haben. Oh, schlechtes Zeichen. Sich alle möglich gegenüber sie beschwert haben, über ihn beschwert haben. Jetzt muss man natürlich die Bayern so ein bisschen einordnen. Aber tatsächlich habe ich mal einen Ona da unten getroffen, der auch ganz gute Caches legte. Und der hat mir dann auch so ein bisschen so erzählt, wie das Publishen von ihm ja, so ist. Immer so peu à peu nachfragen. Also... Ja. Ne? Also das liegt jetzt... Ja, es wird ein Fehler bearbeitet, dann liegt es wieder 4 Wochen. Dann änderst du den, dann kommt er mit dem nächsten. Also aber erst nach 4 Wochen. Also er kommt nicht sofort und sagt, da ist noch ein Fehler, sondern er wartet dann erstmal 2 Wochen. Ist der Cache jetzt außerhalb des Naturschutzgebietes oder innerhalb? Ja. Sagst du, okay, der ist jetzt innerhalb, ich lege ihn nach außenhalb. Und als nächstes kommt er, da ist aber jetzt eine Also er hat schon eigenwilliges Kommunikation gehabt. Also ich formuliere es mal so, da habe ich auch... Also das hörte sich so an, als wenn das intern auch so gesehen wurde. Ich meine, umsonst hieß es ja nicht, dass die Reviewer selber, also es las ich für mich fast, es gab dann ja noch so aus der amerikanischen Szene da diese Mail, aus der Groundspeak-Szene und da las es sich eigentlich auch ehrlich gesagt so, als hätten die anderen Reviewer diese 3 entsorgt, beziehungsweise 2 davon, zumindest mit entsorgt. Ja, aber warum ist doch eigentlich, vielleicht hat man dem einen auch nahegelegt, du hast ja viele Probleme verursacht, geh doch bitte. Ja. Aber eigentlich ist es doch richtig. Das ist ein freiwilliger Mitarbeiter, der für Groundspeak arbeitet und Reviewer ist. Ja. Wenn er aber seine Tätigkeit als Reviewer nicht mehr erfüllt, Aus unterschiedlichen Gründen. Warum muss er dann noch der Gegner sein? Naja, ich verstehe sowieso die ganze Aufregung nicht. Wenn die das interner gemacht haben, warum sollten sie jetzt nach außen tragen, warum sie das gemacht haben? Ich finde nicht, dass das öffentlich gemacht werden muss. Also, da wird mir schon wieder viel zu viel Offenheit erwartet. Also dazu auch nochmal, weil einer fragte, der Hikebiker fragte da oben, warum um die Identität der Reviewer soll kein Heimnis gemacht wird. Mittlerweile wird's das ja eigentlich gar nicht mehr. Also das kriegst du eigentlich mittlerweile relativ schnell raus, wer das ist. Ja. Es gibt nur ganz paar und die möchten das gerne nicht rausgegeben haben, weil ich meine, guck dir die Community an, guck dir Facebook und Twitter an, dann weißt du, warum die nicht bekannt sein möchten. Also da hätte ich auch, also ich hätte als Reviewer auch ab und zu Angst, glaube ich, dass sie mir die Reifen aufschlitzen. Was heißt denn bekannt? Du hättest dann, das ist ein Nickname, unter dem man als Reviewer arbeitet. Und wenn du ihn jetzt seinen anderen Nickname kennst. Dann wird ihm ja schon wieder vorgehalten, wenn er einen lockt und danach archiviert. Ja, siehst du, dann sind wir wieder, weil ich glaube, Heckmann für uns oder gepostet hat, als Reviewer bist du eine arme Sau. Deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn du das. Also wenn man jetzt mal weggeht von, die tun mir leid zu, die werden scheiße behandelt. Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Ja. Ah, da war schon wieder das Fäkalwort. Ach. Egal. Ich bin ja jetzt kein Typ von Traurigkeiten, gehe auch mal auf ein Lost Place. Und ich muss auch sagen, dass da nicht immer alle Schilder die haben übersehen. Wäre ich jetzt Reviewer, hätte ich das Ding übersehen, würde aber diesen Cash machen. Und finde den auch noch gut und würde jetzt nicht einen A locken, hätte ich doch ein Problem, wenn mein normaler Nick bekannt wäre. Das würde mir doch auf Lebzeiten vorgehalten. Ja, also mir wurde ja auch noch 3 Jahre später irgendwas vorgehalten, was ich gelockt habe. Hatte ich ja letzte Woche angesprochen. Aber das ist wie bei diesem Event von 2, das wird ihm ja auch jahrelang. Es war übrigens nicht das Event von 2, sondern das haben sie ja Reviewer damals getroffen. Nee, es waren 2 oder 3 Reviewer dabei und es war die Hamburger Gang. Und es ging um nichts anderes, als der Rest der Welt mal zu zeigen, hier dicke Hose. Also sorry, aber das kann man drehen, wie man will, um nicht. Das war auch der Tag tatsächlich, seitdem ich mit den Hamburgern immer, wir kennen uns, wir grüßen uns, wir mögen uns, aber ich bin da nicht mehr dabei. Das hat mich damals so, war für mich echt ein Volltreffer. Weil das so richtig, das ging, das war einfach ein Schlag ins Gesicht der Community und das war so unnütz und überflüssig, dass kann ich gar nicht beschreiben. Die Menschen entwickeln sich ja weiter. Vielleicht bereuen sie ja ein tiefster. Ja, wir glauben es zwar nicht, aber vielleicht ist das. Es ist ja nicht so, dass ich die jetzt beschimpfen würde, deswegen ist ja auch egal, wer dabei war, aber ich habe ein distanzierteres Verhältnis als früher dadurch, weil ich einfach, ich nehme das gar nicht im eigentlichen Sinne übel, sondern ich sehe dadurch nur, okay, die sehen das Cashen anders als ich und das ist nicht kompatibel, weil ich fand das damals echt schlimm. Sowas macht man nicht. Ich weiß, dass das auch damit zusammenhing, dass ein nicht ganz unbekannter Cacher, der alle Podcaster, der jeden beleidigt, der schnell auf die Bäume kam, damals reichlich gegen Hamburg geschossen hat und sie ihm mal so ein bisschen zeigen wollten, wer hier den, ne? Und so. Wer den Hammer in der Hose hat. Genau, das war mir, will ich aber auch, das ist wirklich verjährt, Das bringt mich aber wieder zur Diskussion, warum wird man Reviewer? Oder warum, ich glaube gar nicht, dass Groundspeak so viele Reviewer-Bewerbungen hat. Das glaube ich doch. Ich glaube es nicht. Ich glaube, also die meisten, die Reviewer werden wollen das, ich bin was, ich möchte mal was zeigen. Das glaube ich doch nicht mal. Also wenn du so manche liest, die sich da bewerben, die haben echt also das ist so Mutter-Theresa-Komplex, oder ich weiß nicht. Das hatte ich dann mal im Geoclub hier Fuzzi für Review. Da habe ich gedacht, der hat doch nicht alle an der Mammel. Den kenne ich nicht. Brauchst du auch nicht kennen. Also, Vollidiot von dem Herrn. Der hat sich dann öffentlich im Geoclub gemacht, dass er es gerne möchte. Wird es ja nicht. Gut, wir haben es ja. Aber ich glaube wirklich, das ist so. Du bist kaum zu hören. Wieso bist du kaum zu hören? Sagen die gerade. Die sind hier aber auch nur am Nölen heute. Warte mal, ich gebe dir mal ein bisschen mehr. Micha fragt mich gerade, wie es bei mir war. Ja, ich habe alles gegeben. Ich habe praktisch meinen Arsch verkauft und jetzt bin ich es, Micha. Ja, hat lang gedauert. Demnächst too big to fail. Wir müssen mal einmal ganz kurz ganz ruhig sein. Mal eben. Ja, okay, da hast du ein ganz bisschen Brummen. Dafür bist du jetzt ein bisschen lauter. Also ich hoffe, dass das wieder gut ist. Ich höre alle gut. Stimmt nicht, beide hört man gleich gut. Guck mal, die haben uns belogen und betrogen. Die drehen wieder ein bisschen runter. Die wollen wieder Zeit schinden, weißt du? Und nachher heißt es dann wieder so knapp an 3 Stunden. Wir machen noch mal den größten Fehler, den wir im Podcast machen können. Einmal ganz ruhig. Okay, jetzt haben wir keinen Brummen drauf. Ich habe mich zu schnell irritieren lassen jetzt vom Chat, aber die Kritik, wir sollen nicht auf die Technik eingehen, das stimmt auch, machen wir nicht. Ja, wenn solange das nachher rausrechnen ist, okay. Meine Meinung steht fest, die meisten möchten Reviewer werden, um ein gewisses Ansehen in der Community zu haben. Was ja, man dann klar. eventuell aber auch nicht hat, weil man ja dann ganz genau beäugt wird, was tut man und was tut man nicht. Und ich schließe mich da ja nicht aus. Ich wollte gerade sagen, da werden wir natürlich den Vorwurf kriegen wir natürlich sofort dann zurück. Na klar, wir machen einen Podcast, also weiter draus strecken kann man den Kopf fast nicht. Aber ich weiß aber, ja, am Anfang war es schon mal so, ja, da kriegt man auch einen Namen. Nee, das war noch nicht mal am Anfang. Ich fand immer, ich rede halt gerne, das merkt man ja auch. Deswegen habe ich ja endlich einen, der genauso viel redet hier. Auf diese Berühmtheit könnte ich mittlerweile verzichten. Das war am Anfang ganz witzig, das war schon ein komisches Gefühl. Erst war es ein witziges Gefühl, dann war es ein komisches Gefühl, dann war es ein das darf ich nicht sagen, das war dann nicht mehr so ein schönes Gefühl. Dann müssen wir jetzt einstellen im Podcast. Boah, es kommen so viele Newbies dazu, dass man wieder eigentlich unbekannt wird. Außerdem haben wir uns ja gesagt, wir listen so viel ab, dann können wir ja auch listen, wenn ein Mikro läuft. Außerdem mit 30 Hörern wird man jetzt auch nicht wirklich berühmt. Ja, wollen wir jetzt noch was dazu sagen? Was, zu Tracer nuscheln? Nee, zu was waren wir? Zu Reviewern? Ich weiß gar nicht, ich habe das alles mitverfolgt. Ich fand es ehrlich gesagt stinklangweilig. Die haben 3 Reviewer rausgeschmissen, von denen waren 2 umstritten. Und warum sie das getan haben, ist mir doch völlig egal. Eben, es gibt ja noch genügend andere. Ich müsste eigentlich mal nachzählen, wie viel es gibt. War ja in letzter Zeit immer, der hilft, der ist neu dort, der ist neu da. Jetzt kommt noch mal, doch eins müssen wir vielleicht noch mal, wer sind Tracer? Ach, wer ist so? Das war, nein, also Reviewer, Bewerbung, nein, Bewerbung kann man auch machen, indem man sich einfach bei anderen Reviewern meldet und sagt, hör mal, ich will einer werden. Und wenn 5 von den Reviewern einen mögen und da vorschlagen, kommt man da vielleicht auch hin. Wie das haarklein funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ja, ist es so, dass das so ein interner Prozess mehr ist. Das heißt, das machen irgendwie die Reviewer. Also eigentliche Bewerbung an sich gibt's zwar nicht, aber klar kann man zu den Reviewern gehen und sagen, ja, ich möchte werden. Und soweit ich das mal so gehört habe, sind das gar nicht so wenig, die da ankommen und das werden wollen. Aber jetzt ist das zweite Problem. Dazu muss man natürlich auch so charakterlich ein paar Grundzüge wenigstens haben. Und wenn's zum Beispiel alleine ist, dass man auch mal in hektischen Momenten ruhig bleibt. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das nie werden kann. Ich will zwar auch nicht werden, aber weil du eine böse Mail schreibst. Genau, ich sitze mit dem Blutdruckmessgerät hier nächste Woche und guck mal, bis wo ich komme, und das haben die Reviewer halt nicht. Das ist aber ein Fehler im System, wenn nicht 5 Reviewer mögen. Man mag ja eher Leute, die einem selber ähnlich sind. Ja, klar. So, und wenn da jetzt 5, sage ich mal, komische Leute sitzen, dann gibt es einen 6. komischen. Oh, guck mal, Gerald ist gefragt worden, sagt er gerade. Also, wir müssen ja für die anderen. Mystvieh sagt gerade, er ist schon mal gefragt worden. Ja, bestimmt von Tu. Nein, aber es ist halt, ich glaube, die achten schon so ein bisschen drauf, dass da gewisse charakterliche Züge vorhanden sind und das zum Beispiel mit Sicherheit eine größere Ausgeglichenheit, als ich sie zum Beispiel habe. Naja, als erstes musst du auch mal Zeit haben. Du musst dich auch mal hinsetzen, du musst auch mal was wegschaffen. Ja, dann sind wir wieder beim Ausgangsthema, wenn einer nichts wegschafft, dann muss er eigentlich nicht Reviewer sein. Das habe ich ja immer bemängelt, dass es da so viele Schlafmützen gibt, die überhaupt nichts mehr machen. Und du hast in letzter Zeit doch einige Bewegungen drin gewesen. Ich mach's gar nicht sagen, ne? Wir Podcast die ganze Zeit nur aufnehmen, tun wir es nicht. Scheiße. Ah, klasse. Ich muss wieder das von 1000 Mikes dann am Ende benutzen. Sowas Doofes. Ja, du könntest ja auch jetzt aufnehmen. Ja, nützt mir doch nichts mehr. Dann nenn das ein Fragment. Nee, ich hol mir das wieder von 1000 Mikes. Ich sehe das gerade, steht nämlich schön auf 000 noch alles. Das habe ich letztens beim Zello Leute, war das auch so. Da ging es um Breaking Bad, diese Serie. Kannst du die? Nee. Ah, okay, ist also eine Serie, die man eigentlich kennen müsste. Die ist gut. Ja. Und da fange ich gerade so an zu reden, eine Stunde, und dann... Boom. Und dann so, liebe Leute, hier ist dann leider unsere Verbindung abgebrochen. Wir spielen jetzt ein wenig Musik. Dann müssen wir ein bisschen Musik und dann war es eben zu Ende. Da steht auch schon wieder Anfänger. Ja, ich weiß, das ist uns das nette Mal passiert. Ich glaube, das andere war auch schon passiert. Also ärgert mich schon ein bisschen. Ne? Läuft das schön vor sich hin, nur nicht aufgenommen. Naja. Nein, wir nehmen dann wieder das 1000 Mikes aufgenommene und jagen das durch Auphonic und dann ist halt die Qualität. Die sind nicht ganz so gut. Ist halt Schicksal. Dass du die Bierflasche aufgemacht hast. Die haben wir noch. Siehst du, wir wollten ja das Bier probieren. Ja, du redest jetzt über irgendwas? Hast du was? Du wolltest das Bier aufmachen? Ich habe nie was zu erzählen. Mein Stift ist kaputt. Ich war übrigens Spaceman. Oh nee, ja, ich mach das Bier auf. Auf einem dieser Kack-Events? Entschuldigung. Also ja, Entschuldigung. Auf diesem Code-Event. Und ich war sogar auf 2 Events. Einmal in Winsen Und einmal gestern in Jesteburg. Oh, Power Event. Guck mal hier, ich habe es dir extra ausgedruckt. Ich habe dieses Souvenir bekommen. Sieht für mich zwar. Wer hat das gemacht? Roxy. Wieso? Naja, also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber sieht irgendwie so aus, guck mal, wie so eine Ölsardinendose, wo hinten zwei Füße dran sind, die durchs Weltall ziehen. Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Also das ist, ich glaube, 1100 Events gab es oder so. Das muss Groundspeak noch viel mehr machen. Das hat überhaupt nicht echt. Also das Bier hat nicht geploppt. Plopp. Ich krieg's nicht mal den Finger hin. Ja. So, jetzt habe ich schön reingesteckt. Hast du mal geguckt, ob das schon abgelaufen ist oder nicht? Es riecht nach Bier. Wo sind denn, gib mal ein Glas. Ach, zwei Bier, Dieter hier vor uns. So, wir fangen jetzt mal an, offiziell. Ach so, wir saufen uns. Ich war auf diesem wunderbaren Event und dann kam natürlich gleich über Facebook die Kommentare. Ja. Es sieht ja komisch aus. Ich guck gerade ob gerade Stücke drin sind. Weißt du, wenn du im Altersheim so eine Urinprobe abnimmst, ist es warm? Nee, das ist kalt. Weißt du, warum das nicht geploppt hat? Die Jungs haben das Bier schon aufgemacht und? Aufgefüllt. Ja. Also. Na und? Ich trinke sonst kein Bier. Ich trinke gerade so kaum Alkohol. Einmal im Jahr vielleicht Whisky, aber. Du kriegst gerade so komische grüne Flecken im Gesicht. Boah, schmeckt wie Bier halt. Nee, ist nicht ganz so bitter, so wie sonst. Lieber ein Glas hier. Ja. Komm her, einen Schluck nimmst du. Mann, ey. Wir haben das Geschenk gekriegt. Das müssen wir auch probieren, beide. Und danach kriegt Heike das. Sie trinkt abends gerne mal Bier. So reicht. Ja, komm, wir müssen es probieren, ja. Explodiert. Wie viel Prozent hat das denn überhaupt? Da ist aber auch Alkohol drin. Das ist ja aus Bayern. Da darfst du bestimmt nicht. Schmeckt wie Bier. Steht nicht, wie viel Prozent das hat. www.schlenkerlade. Also, Jungs, wenn ihr gucken wollt, Bamburger. brauche auch nicht aufnehmen, ich kriege das ja sowieso alles nicht mehr. Dem bayerischen, ach, das hatten wir schon, echt Schlenkerler Rauchbier heißt das, glaube ich. Und das findet ihr auf www. Eben habe ich es auch noch gesehen. Ja, lass mal lieben, essen wir auch noch. Ich wollte nur sagen, wenn du die jetzt nicht langsam wegnimmst, die Giotto. Dann hau ich sie weg, macht nichts. Eine große, also 40 habe ich jetzt schon weg. Nachschub. www.schlenkerla.de. Achso, steht da Schlenker. Ich glaube, eine Bier reicht. Reicht schon, um nicht mehr zu lallen. Weißt du was? Du machst jetzt mal weiter. Ich mach jetzt mal. Gehst du jetzt schon aufs Klo? Achso, mal. Ja, und nebenbei bringe ich. Dein Glas habe ich da. Nee, ich gucke gerade meine Zettel. Die hinter dir liegen. Ich gebe Heike jetzt erstmal das Bier. Nicht, dass du dann irgendwann mal blasen musst, weißt du, bei so einer Verkehrskontrolle. Ich gehe jetzt bei Heike blasen. Ja. Nee, da 25 Jahre blast auch nichts mehr. Ich bringe mal das Bier hoch und gebe auch einen Pott, machen wir weiter. Nach einer Stunde, Jörg, das ist aber echt. Halt ja dem Thema auf, das kenne ich nicht. Wieso? Das wollte ich mit dir gerade besprechen. Es ist ja tatsächlich weg. Okay, Geocaching in Space. Und da habe ich ein wunderbares Log von unserer lieben Freundin Ellie Pirelli gelesen. Mal gleich mal gucken. Die wurde auch zu so einem Geocaching in Space Event. Es war in der Nähe von Göttingen, von Sonne bis Saturn. Und hat es leider nicht geschafft, weil sie im Stau stand. Und hat das dann breit in ihrem Log ausgeführt. Wahrscheinlich hat sie das auch schon im Stau geschrieben. Hat ja scheinbar Zeit gehabt. Sie stand, wenn ich das jetzt mal richtig zusammenzähle, ungefähr 3 Stunden im Stau. Also das ist das beste nicht dran teilgenommen Log, was ich seit langem gelesen habe, zu finden bei, wenn mal kurz die GC-Nummer raussuchen, GC4QDRQ. Hat mir wieder mal ins Auge gerufen. Ich logge ja Events auch meistens nur, ich war da. Es war schön und viele Grüße, dass man es auch ein bisschen anders machen kann. Und wenn man es dann natürlich auch nochmal macht, ohne dass man überhaupt da war, könnte man auch mal positiven Respekt zollen. Ja, was war bei diesem Geocaching-Event? Da wurde ja gleich wieder auf Facebook bemängelt. Man muss dazu sagen, mein erstes Geocaching-Event für dieses Geocaching in Space war der normale Winzener Stammtisch. Dass dieses Event überhaupt nichts zu tun hat mit einem Space-Charakter. Und dann habe ich so für mich gedacht, wie soll das jetzt überhaupt gehen? Was will der eigentlich von mir? Ein Space Event, Groundspeak schreibt selber, jeder, der ein Event zu diesem Zeitpunkt abhält, bekommt dieses Icon. Und ganz ehrlich, wie soll ich jetzt ein Space Event machen? Wir können ja nicht alle ins All fliegen. Ich persönlich musste zum Beispiel am Donnerstag arbeiten, wäre also gar nicht gegangen. Und ja, dann gibt es natürlich wieder Leute, die sagen, ein Space Event muss was mit Space, mit All. Was war der eigentlich? Ist das eigentlich ein Astronaut oder ein Kosmonaut, der da hochgeflogen ist? Muss irgendwas mit Space zu tun haben. Wie auch immer. Ich war auf zwei schönen Events. Einmal in Winsen mit Schnitzel, einmal gestern in Jesteburg. Das war sogar ein Outdoor-Event, wo ich mir, ich glaube, alles abgefroren habe. Und eigentlich war schön. Was ist mit Heike? Die sieht sehr zufrieden aus. Ihr schmeckt das Bier. Ja, sie kriegt es jetzt nicht zu Ende, weil sie jetzt gerade wieder an ihrem Studium ist. Ja, aber ich habe übrigens gerade das Log von Elli Pirelli erwähnt. Das ist aber schon alles drin. Und dann nochmal bei dem Space Event die Comments auf Facebook, dass die ganzen Events ja nichts mit Space zu tun haben, wenn es einfach nur ein normaler Event-Charakter ist. An dir ist es völlig vorbeigegangen, oder? Ich habe das mitgekriegt, dass das geben wird. Und ich hatte auch gelesen, dass es überall Events gibt, sogar hier in Buxtehude und so, und wusste, da will ich nicht hin. Ich gehe nur noch auf Events, wo es irgendeine Art von Programm gibt. Ich habe mir echt überlegt, dieses Souvenir hinten so über den Arsch zu tätowieren. zu lassen. Aber als ich es dann gesehen habe, fand ich es doch ein bisschen hässlich. Ja, ich wollte. Ich habe gestern auf dem Event auch erfahren. Es gibt Leute, die haben sich so einen Tracking-Code auf dem Arm. Ja. Ich gerade, wenn du sie auf dem Arsch hast. Schlägt abzuschreiben. Also die erste tätowierte Nummer, die ich mal gesehen habe, war auf einem Fußgelenk. Auf dem Fußgelenk? Ja, das schon 2006 oder 2007. Das war Lilith. Ich glaube, das war Lilith. Ich glaube, ja. Ja, hier so am Bein zumindest, so am Unterschenkel. Müsste ja mal ja. Also es gab damals große Diskussionen. Die Diskussion ging natürlich in unserem Land nicht anders zu erwarten, so ein bisschen darum, wann das letzte Mal tätowierte Nummern auf Körperteilen waren. Das ist natürlich auch so ein bisschen, konnte ich ansatzweise. Aber das ist natürlich freiwillig gemacht. In dem Fall, Vergleich jetzt, aber mit dem Vergleich muss man natürlich in unserem Land leben, dass der kommt, kannst du von ausgehen. Ich habe mich gerade gefragt, das kannst du mir abfallen. Ich kann aber auch kein Bier ab, ey. Boah. Hast du das jetzt noch ausgetrunken? Ja, ich habe es ausgetrunken. Ich mische das sonst immer mit Cola, also dann kann ich es trinken, Bier, aber selten. Das ist eigentlich kalte Muschi. Nach 20 Jahren Ehe kenne ich das, ja. Das ist Wein mit Cola, schmeckt aber auch nicht. Ich habe mich gerade gefragt, ob das jetzt ein Astronaut oder ein Kosmonaut war, oder ein Kosmo-Astronaut. Der ist ja Amerikaner und er ist von Baikonur aus, also von Russland gestartet ins Weltall. Der ist jetzt da oben für 6 Monate. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt. Der hat diesen Travelbug mitgenommen. Und macht nachher so ein bisschen. Also ich finde das also schwachsinnig, kann eh keiner machen. Das ist doch alles cooler Kram. Ja, also wenn du Crosswick wärst, wüsstest du auch was. Komm, wir machen weiter mit. Ich habe gleich noch so einen Scheiß hinterher. Dann haben wir das erstmal abgehakt können. Stell dir was Gutes machen. Angela Merkel wäre ein Geocacher. Da gibt's ein Video von. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Das ist uralt. Das hat irgendeiner mal gedreht. Okay. Hält so eine Staatskarosse. 2 Bodyguards. Und dann gehen wir Merkel steigen aus, gehen zum Cash unterschreiben und gehen wieder. Voll geil gemacht. Absolut top, ehrlich. Die da raussteigen, die hat sogar so eine gewisse Ähnlichkeit. Sie zeigen sie natürlich nicht so ganz genau. Aber das ist schon sehr großartig. Das ist aber uralt. Ich weiß gar nicht, ob es das Ding noch gibt. Wusste gar nicht, dass es gibt. Das muss man eigentlich mal verlinken. Ja, ich weiß aber, ob ich das wieder finde. Aber das ist cool. Weißt du? Ja, kühl von aus. Aber deswegen will sie auch das verkryptete Handy. So, wenn ich jetzt Geocaching betreiben würde als große Plattform, hätte ich das sofort als Werbeträger ausgenutzt. Warum auch nicht? Ja, also ich habe mit diesem kommerzialisiert, habe ich sowieso so meine Schmerzen. Ich finde die Souvenirs geil. Die müssten eigentlich vorne ins Profil, dass jeder gleich mal diese Souvenirs sieht. Ich weiß gar nicht, natürlich wollen die da alle Geld mit verdienen. Ich weiß auch, ich habe aber noch nicht verstanden, was die Community eigentlich okay findet oder was nicht. Wenn da einer Geld mit verdienen will, wird losgepöbelt. Diese Token-Geschichte ist doch nichts anderes als eine einzige Gelddruckmaschine für die Tokens herstellen. Ich muss lospöbeln. Gegen wen? Weil wir gerade beim Geld, also Souvenir verdient ja keiner Geld. Es ist ja einfach ein Ansporn, nochmal rauszugehen, ein Event zu machen, möglichst eine Premium-Mitgliedschaft. Ich glaube, jeder kriegt das Souvenir zu haben. Das ist vom Blatt. Aber was habe ich auf Facebook gelesen? Was ist eigentlich das Motiv für Geocaching? Ja, 100.000 verschiedene, jeder was anderes. Motiv Only G. Was für dich? Only G, nur das G. Ein Licht reflektierendes G. Symbol, welches eine Mischung aus Buchstaben G und einer Schatztruhe ist. Das ultimative Zeichen für Geocaching. Auf der Rückseite ist eine Geocaching-Symbolleiste mit den einzelnen Caching-An abgebildet, gegen ein T-Shirt. Exklusive Einzelanfertigung und keine Massenware. Hey. Das wird übrigens bei Spreadshirt angeboten. Ach so, ich wusste jetzt nicht ganz, wo es hingeht. Okay, also, okay. Habe ich mir das angeguckt, das wurde ja aber auch bei Facebook in jeder Gruppe. Ja. Und das ist eigentlich nur ein T-Shirt und da ist ein G drauf. Also so ein 3D-G. Und mit viel Fantasie kannst du da vielleicht dann noch eine Dose draus denken und hinten haben sie dann die Symbole vom, also so ein Tradi-Mystery-Event und so weiter. Das ist in jeder Gruppe? Ja, der mal großen Fall. Nö, dann ist das vom Podcast. Sorry, der muss ja einmal sagen. Heißen die überhaupt so? Ich weiß gar nicht. Komm, mach weiter. Unauffällig weiter. Subrosa. Ich weiß ja nicht, wem das ein Begriff ist, aber Subrosa wurde ja auch mal, glaube ich, in diesem Magazin, also im Geocaching-Magazin, vorgestellt als erster Profi-Cacher Deutschlands. Warte mal kurz, das ist hier, gibt es da auf der Ripperbahn hier? Nee, nicht. Nee, es gibt verschiedene Rosa. Es gibt ja auch noch Sepp und Bertha Rosa und so. Nein, Subrosa heißt ja tatsächlich SUB-Rosa. Also das, jetzt nichts mit. Nein, das ist sein. Nein. Sexuellen Ausrichtung. Nein, das ist nein, das, okay. Das ist sein Cacher-Name. Ich weiß auch nicht, wie der sich zusammensetzt. Ich glaube, das ist eine Familie. Vielleicht sind das die Kürzel der Vornamen wieder oder so. Keine Ahnung. Vielleicht so wie A-Rosa. Irgendwas. Auf jeden Fall. Jetzt ist auch an Absurditäten. Jetzt hätte ich gerne das Blutumessgerät. www.sub-rosa-geocaching.de. Und da hat er jetzt erstmal vorgestellt sein Qualitätssiegel. Also es gibt jetzt das erste Geocache-Qualitätssiegel. Okay. An dieser Stelle unterbrechen für 3 Minuten, damit wir uns übergeben können. Also Jörg, du wirst leicht rosa. Also ich würde sagen, du musst das Blut messgerät um. Hast du das eigentlich mitgekriegt mit dem Kram? Ja, ich lese es gerade dir. Also er hat tatsächlich da ein Qualitätssiegel rausgegeben. Und dann guckst du mal so über die Seiten, die Hälfte der Links funktionieren bei ihm gar nicht. Und dann kommst du auf die Seite, wo wunderschön einer seiner Caches am Baum genagelt ist. So viel zu Qualitätssiegel. Ich durfte seine Caches im letzten Urlaub ja mal machen. Und zwar da unten in, wie hieß denn das? Extra wegen diesem Qualitätssiegel da runtergefahren. Ja, unter anderem bin ich tatsächlich deswegen da lang gefahren, weil ich eben mal mir selbst eine Meinung darüber bilden wollte, über kommerzielle Caches. Also, das wollte ich mir dann schon angucken. Und zwar legt der, oh Mann, wie hieß denn diese Gemeinde? Nagoldtal. Im Nagoldtal hat er etliche gelegt. Wir haben dann den ersten gemacht. Und haben schon Station 2 nicht mehr intellektuell aufnehmen können. Also wir haben echt abgebrochen, weil wir nicht wussten, was der von uns will. Dann haben wir noch einen zweiten von ihm versucht. Da haben wir dann an Station 2 abgebrochen, weil es völlig absurd war. Der hat Fragen, Multi. Und in diesem Multi kamen Fragen vor, dass ich echt nicht wusste, was möchte er denn jetzt eigentlich? Habe ich nicht verstanden. Beim zweiten ist es uns genauso gegangen. Ich habe so Prosa mit der roten Flora verwechselt. So. Nein, das ist das alles. Ich guck mir gerade dieses Qualitätssiegel an. Das ist ja schick. Ich habe dann auch mal, das muss deswegen ging es auch. Ich habe die Gemeinde mal angeschrieben dann, weil ich wollte. Ich habe damals noch nicht viel drauf gegeben, weil ich dachte, naja Gott, da fährst du halt nicht wieder hin, weil alle Caches in der Umgebung sind von ihm und ich finde die alle schlecht. Aber das ist eine subjektive Sicht und deswegen habe ich gedacht, na gut, lass das mal. Mit dem Qualitätssiegel hat er bei mir genau das Wasser zum Überkochen gebracht. Deswegen habe ich dann mal an die Gemeinde geschrieben und also an alle Gemeinden, für die er da tätig ist, und sie gefragt, ob sie eigentlich mal die Logs lesen, in denen nicht nur ich schreibe, dass das echt wirre Caches sind und nicht wirklich begeisternd. Und dass ich es auch ein Witz finde, dass da jetzt irgendein komisches Siegel kommt, obwohl man dann wunderbar auf einem Bild sehen kann, wie ein Cache an Baum genagelt ist. Tatsächlich hat eine von drei Gemeinden sind das. Ein Link funktioniert schon mal gar nicht. Und eine Gemeinde hat dann tatsächlich zurückgeschrieben. Die eine E-Mail-Adresse war nämlich von irgendeinem Restaurant, was immer das auch damit zu tun hat. Vielen Dank für Ihre E-Mail und die geäußerte Kritik. Da wir immer wieder sehr positive Rückmeldungen, ich frage mich woher, zu unseren Caches bekommen, können wir Ihre Aussage nicht ganz nachvollziehen. Trotzdem nehmen wir diese sehr ernst und bitten Sie, Ihre Aussage etwas zu präzisieren. Wo gab es Probleme? Was war unverständlich? Was sollten, können wir besser machen? Bezüglich der Befestigung mit Nägeln gebe ich Ihnen recht. Wir werden das Thema mit unserem Cache-Einrichter besprechen. Herzliche Grüße aus der Glücksgemeinde Schönberg. Bestimmte Zeugen Jehovas, wenn er dann kriegst du wahrscheinlich gleich noch so ein Vor allem die Antwort kommt von der Glücksgemeinde Schönberg, Olaf Späth, Veranstaltungsmanager. Wo ich mich jetzt schon mal frage, was ist denn das für eine Gemeinde? Die haben dann Veranstaltungsmanager, der Anfragen an die Gemeinde beantwortet. Hat der eigentlich die Seite gerade, muss ich mal unterbrechen, hat er die gerade ab. Das war mal Suprosa. Ja. Minus geocaching.de. Habe ich eine Fehlermeldung? Greifen wir jetzt. Guck mal, da hast du sie auch stehen, da. Aha. Ich habe noch mal nachgefragt oder noch mal geschrieben, weil wenn er das wissen möchte, habe ich ihm auch genau beschrieben, wie schwer das ist und dass zum Beispiel bei dem einen Cache an Station 5 etwa die Hälfte der Cache nicht gelöst bekommen haben, wie man den Logs auch eindeutig sehen kann. Station 2, Cache 2 dann ebenso. Und dass ich das schon sehr seltsam finde. Also ich habe ihm das ausführlich beschrieben, auch nicht unhöflich, weil ich kenne den Subrosa nicht. Ich habe erstmal im Prinzip auch nichts gegen den. Und es geht auch nicht gegen ihn persönlich. Ich mag nur seine Caches nicht. Und möchte auch nicht, dass das irgendwo so eine Schwemme gibt, weil alle denken, der wäre so toll. Also ich sehe immer gerade noch so ein paar Comments, die da kommen von 1000 Mikes und MixLR. Guckt einfach mal auf unsere Homepage. Wir sind im IRC-Chat und nur da. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Hier steht's doch. Hinz wird ein helfender Tipp zu einem Subrosa geschaffenen Geocache benötigt. Tagt es beim Lösen des Rätsels eines Mystery-Caches oder fehlt unterwegs auf der Strecke ein Geistesblitz? Ja. Kein Problem. Subrosa hilft gerne. Schnell und jederzeit. Egal wann. Mail oder Anruf genügt. Subrosa hilft mit Rat und Tat. Ja. Subrosa Geocache ist nicht auffindbar oder beschädigt. Subrosa freut sich über jeden Hinweis. Ja. Hättest du mal angerufen? Nee. Also der war echt, ich habe den Text nicht mal verstanden, also ist mir einfach, nee. Also wer sich die mal angucken will, würde mich mal interessieren, wie das andere empfinden. Kann Holger nicht mal was anderes vorlesen, wie sowas anderes? Ich glaube, Dr. Light hat schon wieder... Hat er schon wieder getrunken? Aber er hat ein paar gute Caches bei mir auf der Arbeit gelegt, deswegen ist er jetzt, hat er erstmal einen gut, die konnte ich in der Mittagspause machen, das war... Du meinst die Ziehmutti? Ja. Da kam auch gleich die Frage, irgendwer schrieb da auch was zu und nee, ich fand das überhaupt nicht schlimm und ich fühlte mich da überhaupt nicht angegriffen. Also mir ist das egal, wie die heißen, wenn die bei mir in der Nähe von der Arbeit liegen, ist das okay. Ja, nee, also musste ich mal rausbringen. Ein Gag dazu gibt's nicht, aber ich finde das einfach, ich fand die bescheiden. Ich habe da auch bisher nicht so viel Positives zugehört. Aber die Gemeinde meldet sich, auch wenn sie einen eigentlich völlig ignoriert. Gib mir mal so ein, nicht die Weißen, die anderen Gigiottos. Jetzt bist du dran, jetzt muss ich mal unhörbar verzehren. Ja, ich mach es mal auf. Schmecken die, aber ich habe die noch nie so... Weiß ich nicht, ich teste schon mal kurz. Was ist denn das überhaupt? Ja, gut. Ja, aber du schmeißt das alles auf den Boden, statt auf zu essen. Nee, da ist die leere Packung wieder unten liegt. Nee, du krümmelst. Mal gucken. Krümel schmeiße ich bestimmt nicht auf den Boden. Die liegt zu Hause und pennt. Die schmeckt richtig gut. Mach mal was. Vielleicht müssten wir auch mal so einen Qualitätssiegel entwickeln, frage ich mich gerade. Ja. Schweigende Mehrheit geprüft und für gut befunden. Da, der Zonk schreibt, Zonk ist sowieso ein guter Name. Zonk wäre auch ein guter Name. Der war ganz nett von Subrosa. Also offensichtlich gibt es auch gute. Okay. Naja. Wo waren die nochmal? Baden-Württemberg? Was hast du gesagt? Nagold. Nagoldtal. Schönberg. Nagoldtal. Okay. Für mich ist das alles Ruhrpott, alles südwestlich von Bremen bis Ruhrpott. Ja. Deutschland besteht nur aus Ruhrpott und Bayern. Ja, ja. Jetzt gebe ich dir mal was zum Lesen, weil na, es gibt natürlich auch Qualitätscaches in der Nähe von Arnsburg. Darf ich mal ganz kurz vorher erwähnen, dass das erste Mal schon seit langem wieder, dass unser Chat so voll ist, dass er nicht mehr auf eine Seite packt. Ich glaub's ja nicht, ey. Danke, Jungs, das möchte ich mal klar sagen. Dann gehen die ersten schon wieder, jetzt passt's wieder. Ja, egal, eben war es aber voll. Wenn du die Auflösung einer zustellst, passt der auch immer auf eine Seite oder nie. Also, jetzt pass auf. Es gibt auch Qualitätscaches in der Nähe von Arnsburg. GC4328E. Wo in der Nähe von Ahrensburg? Von Ahrensburg. Was schreibt der Feuerwehr? Der Owner hat dann geschrieben, Leute, der Cash ist auch ohne ECA machbar. Aber, ja, mach, aber denkbar. Aber wen man den Cash unbedingt jetzt machen will, auf Biegen und Brechen, ist ECA nicht falsch. Nicht falsch. Ja, übrigens, wenn jetzt und wieder... Als Mensch habe die DT-Wertung anhand des Bewertungsprogrammes bewertet. Danke. Und, hast du es verstanden? Ja, ich hatte es jetzt auch sogar gelesen, dreimal, bis ich es verstanden habe. Das musst du nicht. Und derjenige, der jetzt wieder schreibt, das ist bestimmt Legastheniker, aber soll sich nicht über lustig machen, der ist halt beim falschen Podcast. Ja. Nee, sorry, aber das ist so dämlich. Es gibt also Rechtschreibprogramme, es gibt Eltern, der ist nämlich 15 oder so. Und selbst mit 15 sollte man solche Rechtschreibung nicht haben. Also, warum wird eigentlich ein Cash freigeschaltet, der keine Attribute hat? Weil die nicht unbedingt noch gefordert sind. Das ist doch doof. Warum fügt man Attribute ein auf der Plattform und nutzt die dann nicht? Wir sind gleich wieder beim Rolli-Attribut, wo wir jetzt wissen, dass es die Rollstuhlfahrer nicht unbedingt nutzen. Also erstmal ganz kurz vorweg, bei solchen Listings finde ich es immer schlimm, dass die Reviewer so einen Mist freischalten müssen. Ja klar, aber da gibt es natürlich keine Chance. Sie können natürlich nicht bei der Rechtschreibung zufassen. Warum die freigeschaltet werden, kann ich dir sagen. Es gibt bei den Reviewern... Jungs, ist es ein PMO-Cache. Also ja. Ist die hohe Schule des Caches. Ich sage noch nicht mal, wer das jetzt war und so, ist ja egal, aber ich weiß, dass es gibt Reviewer, die prüfen das, es gibt Reviewer, die schalten einfach hintereinander weg frei, die interessieren das gar nicht. Kann man jetzt, kann man sehen, wie man will. Habe ich aber selbst auch gemerkt. Ich habe meinen ersten Cache rausgebracht, ich habe sie ja in den Tagen Abstand gebracht, um FTF an mehrere möglich zu machen. Das erste Listing ging durch. Das zweite war, ich habe die einfach immer nur kopiert, die Listings. Die sind ja auch richtig ein bisschen provoziert, weil ich immer sehen wollte, was bei rauskommt. Und das zweite wurde dann benölt, weil da ein Link auf unseren Podcast drin war. Da musste ich das dann wieder rausnehmen. Also du siehst schon bei zwei Caches, zwei Reviewer und schon sind sie hier. Wer hat da benölt? Hast du dir den Namen aufgeschrieben? Wenn wir die Weltherrschaft haben, müssen wir Exempel statuieren. Ja, aber das ist die uns noch was freischalten soll. Also wir müssen noch lieb zu ihr sein. Wir müssen sie erst ausnutzen und dann können wir sie pöbeln. Wow. Übrigens ist das ein Nano, was mich jetzt wieder zur eigentlichen Frage gibt, zwar auch eine Zuschauerfrage, wann ist eine Dose ein Nano? Und meine Frage ist, wann schaltet Crownspeed endlich mal dieses verfickte Nano-Icon frei? Du stehst am Arsch der Welt, es ist dunkel, jetzt wird es ja eher dunkel. Du siehst, es ist ein Mikro, nicht jeder ohne das, besteht ja auch keine Verpflichtung dazu zu erwähnen, dass es ein Nano ist. Du suchst ein Mikro. Ja, ich überlege jetzt eher. Findest du es nicht. Es müsste doch so einfach sein, ein Nano-Icon mal freizuschalten. Ich überlege jetzt gerade, ob verfickt eigentlich auch Fäkalsprache ist. Du siehst nie wieder Zuschauer. Die Nanos, ja, sehe ich auch so. Also warum es überhaupt Nanos gibt, das kann ich nicht mal... Nee, das würde ich so einfach auch gar nicht so schlecht reden wollen. Ich habe durchaus schon ein, zwei Stellen gefunden, wo es tatsächlich Sinn gemacht hat. War ja nicht die Frage. Die Frage ist einfach... Es kam aus dem Chat jetzt gerade die Frage, warum es überhaupt Nanos gibt. Also das würde ich erstmal gar nicht so verurteilen wollen. Nano ist in einer muckeligen Gegend. Wenn du mal irgendwas zeigen möchtest... Okay. Ich finde auch, dass es durchaus einzelne wenige, aber es gibt schon Sinn dafür, ja. Okay. Und Brownstick verkauft ja selber eigene Nanos. Ja, klar. Ob es dafür jetzt ein Icon geben muss, ist die Frage. Ich brauche dieses Icon. Es gibt für jede Größe ein Icon. Ja, aber du hast ein Problem damit. Moment, kurz. Wenn du jetzt ein neues Icon bringst, was das für Auswirkungen hat, muss man sich mal überlegen. Alleine so GSAK und alle Tools, die du so gibst, die müssen alle angepasst sein. Also, ja, aber das sind doch Fremdtools. Ist doch nicht das Problem von Groundspeak. Die passen sich generell an. Ich habe immer das Gefühl, aber Groundspeak hat die schlechtesten Programmierer. Das habe ich auch, aber wenn sie so ein schönes, fliegendes Guck dir die August-Dinger an, dann weißt du, das hat ein Dreijähriger nach der Vorschulzeit gemacht, diese Icons, diese, wie heißen die Souvenirs? Ach, das ist aber, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Die vom August? Ja. Das ist doch der neue Trend so ein bisschen, das ist so ein bisschen. Ja, aber das sind Dreijährige. Roxy? Ne. Das kommt noch dazu, siehst du, Dr. Leit hat recht. Ein neues Icon gefährdet die Weltherrschaft, genau. Also es wird die Weltherrschaft gefährdet, wenn ich mich tot suche, weil ich nicht weiß, dass ich Nano suche, nicht ein Mikro. Bei OpenCaching.com gibt es schon die Cache-Größe Nano. Ja, bei OpenCaching.com gibt es auch die Anzahl an Cachern, die sind auch Nano. OpenCaching.com sowieso die bessere Plattform, die ist nicht so überlaufen. Komm! Die ist nicht so gelaufen, es gibt kaum Caches. Ich weiß gar nicht, haben die mittlerweile mehr Caches als Navi-Caches? Was ein Scheiß. Ja, das war schön, als die rauskam, hat ja jeder gesagt, braucht niemand von Garmin, aber jeder hat sich angemeldet und jeder hat seine Caches transferiert. Ja, habe ich auch gemacht. Leider haben sie nicht dazu geschrieben, dass man die nicht löschen kann. Das heißt, ich habe alles transferiert und er hat aus GSAK leider auch die ganzen Hints, die ich mir selbst reingeschrieben habe, mitgenommen. Die standen dann also alle in den Listings drin, haarklein beschrieben, wo der Cache liegt und das konntest du auch nicht überarbeiten oder löschen. Und da wusste ich, die Plattform könnt ihr euch dahin stecken, wo eure Geräte zum Teil auch hingehören. Sorry. Die ist tot, oder? Die war von Anfang an tot. Und soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, ist ja mit Potenzial gestartet. Wenn dann ein GPS-Hersteller eine Plattform herauskommt, könnte es funktionieren. Ja, aber die war ja von Anfang an Alpha höchstens. Und selbst Garmin Deutschland hat, glaube ich, was man so hörte, war selbst auch nicht davon überzeugt. Das waren wirklich die Amerikaner. Und in Amerika läuft die wohl auch einigermaßen. Also da wird sie tatsächlich genutzt. Ja, in Amerika läuft ja alles. Ich glaube, dass das hier aber auch kommt, weil ich habe so das Gefühl, dass Groundspeak nicht mehr ganz so alleine ist, weil immer mehr sagen, mir ist langsam egal, die Zahlen da sind sowieso alle gefaked und jetzt suche ich einfach von verschiedenen Plattform-Caches, weil mir geht's mehr um Cachen. Die Entwicklung finde ich gar nicht schlecht. Mega Caching kommen? Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Ah, da ist die Fäkalie wieder. Du kommst nicht raus. Nee, ganz werde ich, da wird noch ein bisschen dauern. Mir wäre das viel zu umständlich. Ich bewege mich doch nicht auf 20 Webseiten. Deswegen bin ich ja auch kein Fan von opencaching.de. Obwohl ich die Jungs ja, muss man ja Respekt zollen, was sie sich aufgebaut haben. Aber. Ja, aber da haben, das sind doch gar nicht mehr die gleichen. Die haben doch auch irgendwie alle mal komplett durchgetauscht. Ja, dann fing da plötzlich der Nordfriese an, drauf rumzuhauen, weil sie ihn nicht mehr mochten. Nee, und dann mochte er sie wieder nicht. Und ach, das ist alles so. Das ist wieder bei diesem Geocacher sind schwierig, oder? Die einzigen sind wir irgendwie. Gute Nacht zusammen. Weißt du, wir könnten so einen Pin-Up-Kalender davon machen. Guck da, der Bayer verlässt uns. Ja, na gut, die haben ja auch Vorschriften, wann sie ins Bett müssen. Ja, alles geregelt da unten im Zimmer. Ja, ja. Weil du das Bier nicht getrunken hast, weil du das Bier der Heike getrunken hast. Nee, Heike lutscht das gerade weg da oben, vermutlich. Ja, Heike, aber nicht du. Ja, das stimmt. Wir hätten auch so ein Bierbad. Es gibt auch so ein Bierbad. Wie lange haben wir eigentlich schon? Also wir wollen keine ja Zeit, weil wir müssen jetzt stoppen. 20 Stunden. Nee, aber wir haben ja gesagt, also ich glaube, 2 Stunden sollten wir uns so einpendeln. Ja, haben wir eine halbe Stunde. Ja, um Gottes Willen, wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch nicht schlimm. Aber 3 Stunden letztes Mal war schon herbe, das muss man ja auch. Obwohl, diesmal muss ich nicht so viel machen. Was haben wir? Wir haben ja auch die Weltherrschaft, nach der du strebst. Ja, das glauben die Bayern. Das glauben alle Bayern. Das habe ich auch immer das Gefühl. Deswegen müssen wir auch bald Maut bezahlen, wenn wir durch Bayern fahren. Deswegen können die auch nicht Deutsch reden. Nee, das stimmt. Aber diesmal wollen wir nicht so viel meckern. Er hat uns ja echt gut versorgt. Gibst du mir noch von diesen gelben? Du kannst die weißen haben. Ich nehme die gelben. Die sind echt sauer. Die Packung jetzt schon alle hier? Die habe ich weggeatmet. Das macht so. So, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir lästern schon wieder ab. Aber ich hätte auch mal was Positives. Nee, lästern, ich habe das auch letztens in der E-Mail gerade geschrieben. Lästern würde ich das nicht nennen. Also heftige Kritik vielleicht. Hört sich zumindest viel geiler an. Wir können ja auch sagen, wir setzen uns thematisch mit Umständen auseinander. Ich finde jetzt auch, ich pöbel und du formulierst dann so einen Satz hinterher und schon haben wir eigentlich, du wolltest doch heute gar keinen seriösen. Hast du eigentlich mal gesehen, das Topic von unserem heutigen Podcast? Kann doch heute kein. Ich bin heute irgendwie. Oh, da. Da, oben. Ich bin heute irgendwie blind. Steht da in der zweiten Zeile. Du hast. Also ich fand das schön, das benutze ich auch als Titel für diesen Podcast heute. Ich war ja wieder in Deutschland unterwegs, mein lieber Jörg. Ja. Und ich habe tatsächlich auch mal tolle Caches gemacht und ich habe mich auch gelangweilt. Also ein schöner Cache. Hast du schon das Hannover Airport Trackable Hotel? Nee. Das GC2W3FD. Weil ich bin mal geflogen mit so einer Maschine, die musste irgendwie noch aus Hitlers Zeiten her stammen. Von Hannover nach Stuttgart. Also, weißt du, das hat so gerumpelt. Ich dachte, wenn wir jetzt abschmieren, ich war so kurz vor der Kotztrenze. Wenn die Stewardess schon aussieht wie so eine Wikingerfrau, wo du einfach nur so einen Helm aufmachen kannst. Also nicht, Stewardess sind ja so meistens so ganz ansehnliche Leute. Mhm. Aber, ne? Bei den etwas günstigeren Airlines. Ja, oder bei den kleinen Direktflügen nicht so. Es war übrigens Air Berlin. So, in Hannover gibt es ein offizielles Trackable-Hotel. Da gehst du rein Und zwar zu dieser, ich glaube, Gepäckaufbewahrungsstelle, wenn sie was irgendwie so lost and found. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und dann gehst du da rein und dann bin ich erstmal so rumgeschlichen, dann saß da auch schon einer. Ach, gehst jetzt hin, hallo, liegt hier ein Geocache. Ein was? Ach, sie meinen den Behälter. Hm. Und dann habe ich den Behälter hinter den Tresen hervorgereicht bekommen. Hm. Gefüllt mit Coins und Trackables, hat mir wirklich wunderbar gut gefallen. Das ist schön. Ja, aber ich musste eine ansprechen. Was soll denn der Kack? Ah, Entschuldigung, was soll denn der? Das musst du auf dem Power Trail auch. Könnt ihr mal bitte zur Seite gehen? Ich würde locken. Ja, das, ja, das ist ja durchgereicht. Und auf den Meer-Event. Und dann habe ich mich in Stuttgart gab es das zum Beispiel nicht. Und dann habe ich mal gemerkt, wie mir das gefehlt hat. In Stuttgart hatte ich dann auch wieder auf dem Busflug eine Stunde, anderthalb Wartezeit und da gab es nichts. Ja, das ist blöd. Aber da ein Fragen müssen, weiß ich nicht. Also das ist mir. Weißt du, was ich da aufgehört habe? Das ist jetzt mal off-topic. Ich saß da so und dachte, hey, ich gehe jetzt reiten. Sagt der eine so, ich muss jetzt reiten. Und fragt die andere, wie viel PS hat dein Pferd? Und jetzt kommt die Antwort war, keine Ahnung, ich habe kein Tacho dran, aber 40 muss ich schon haben. Original Kommentar. Jetzt weißt du auch, warum solche Caches wie in Ahrensburg. Irgendwo müssen sie arbeiten. Eddie, der in Ahrensburg war schon, da habe ich echt erst gedacht, das soll ein Fake sein. Nee, der ist so. Ich bin nicht schüchtern, ich finde nur Menschen nicht schön. Jedenfalls nicht zu viele und einer ist zu viel. Am Cache. Was machst du eigentlich, wenn du vom Spiegel stehst? Ich habe keine Spiegel. Und nach Cachen war ich auch. Welchen denn? Die letzte Schlacht des Obendraut. Wo ist der denn? Sagt mir gar nichts. Ja, Niemandsland. Irgendwo bei Hannover im Niemandsland. Ah, Hannover, ja, das ist ja so wie Bielefeld fast. Nee, 600 Favoritenpunkte. Deswegen sind wir auch dahin gefahren. Hannover hat 600 Favoritenpunkte. Nee, dieser Cash. War. Und das war ein richtiges Dilemma, ne? Also 600 Favoritenpunkte, du gehst hier hin und denkst, boah, das kommt so. Ja, ja. Ne? Und dann war es aber eigentlich nur sehr gut. Aber nicht ausgezeichnet. Ja. Man hat einfach, so sagen. Mhm. Und dann hat er dazwischendrin auch noch so eine Station eingebaut. So eine, deswegen habe ich vorhin gefragt, ob das eine Rätselstation war, als du bei diesem Subrosa nicht weiterkamst. Ich weiß auch nicht. So mitten in der Nacht, irgendwo nach der 12. Station. Wo keinen Bock mehr hast. Und dann irgendwie so eine verschlüsselte Botschaft, die du dann irgendwie mit zwei Platten auseinander dividieren musst. Ah, das war grenzwertig. Aber ansonsten war das schön. Über 10 Stationen. Hat einen tollen Final. Mhm. Hat einen schönen Bonus. Und es war wieder toll, mit den Jungs zu cachen zu gehen. Also kann ich empfehlen, der GC-Code ist GC2R5NW. Wenn ich hier was ausdrücke, steigt der jetzt immer. Das Schluckbier war schon wieder da. Ich habe in letzter Zeit viel Pech mit den Caches, muss ich mal sagen. Ja, warum? Oh Mann, immer dieser scheiß Bildschirmschoner. Den hatte ich gar nicht abgestellt. Aber ich habe auf Windows 8.1 abgedatet. Ich habe das Gefühl, das war falsch. Ich auch. Das rödelt ohne Ende. Ja. Oder hat er alle möglichen Einstellungen erstmal verändert? Bei mir kommt immer kann man diese Leiste rechts ausblenden? Ja, kann man irgendwo einstellen, aber fragen wir auch nicht, wo. ich war ja in Braunschweig. Das hört sich aber nicht wirklich spannend an. Das war es auch nicht wirklich. Ist das nicht die Stadt bei Hannover? Grob. Ich bin aber quer rüber gefahren, also ich bin gar nicht über Hannover gefahren. Nee, aber was mir auffällt, nicht nur da hatte ich so einen. Erstmal gibt es hier in meiner Nähe hier einen, der hat auch, ich fast 98% Favoritenpunkte. Ich glaube, nein, sie kann gegeben hat. Ich kann sagen, ich sage ja nicht, welcher das ist. Von daher kann ich ruhig spoilern in dem Sinne. Das ist ein Stromkasten und es ist ein Multi, der praktisch in diesem Stromkasten stattfindet. Steht schon bei, dass du den Stuhl mitbringen sollst. Mittlerweile ist sogar einer drin, glaube ich. Hatten wir schon gesprochen, glaube ich. Genau, und da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und dann gab's wo ist denn da angeschrieben, weil du keinen Favoriten hast? Nee, deswegen gar nicht. Aber den fand ich eben schon, wo ich immer sage, ja, ist ein tolles Bauwerk, aber dann listet den doch bitte auf www.geschicklichkeitsspiele.de und nicht beim Cachen. Für mich hat das einfach mit Cachen überhaupt nichts zu tun. Du hast null Weg, du hast nichts zu suchen und du hast eine langweilige Location. Was ist daran ein Geocache? Gar nichts, außer dass ich mit GPS dahin gehe. Und jetzt hatte ich in Braunschweig tatsächlich einen. Es gibt übrigens diese Domain. Echt? Ja, ich befürchte das. Nee, in Braunschweig hatte ich jetzt einen, der wurde mir dann auch empfohlen, war ja auch nett und ich bin dahin und ernsthaft, du parkst dein Auto, ich sage jetzt nicht, welcher das ist, weil das wäre ja schon wieder gespoilert, aber du parkst dein Auto, dann gehst du hinter, also an der Autobahn Lärmschutzwand durch so Büsche dahin, trittst dreimal in Hundescheiße, wie es mir passiert ist. Oder von vorne, wo sie alle hinpinkeln und hinschalten. Genau da, genau da, wo alle schön auch so. Da gehst wo die Obis auch im Büsch stehen. Und nee, so schlimm ist nicht, weil es in der Stadt ist. Also so schlimm ist nicht, okay. Aber es ist schon reichlich Hundekot da, in dem man dann auch, wieso, ich spoiler doch gar nicht. Und der Cash ist selber? Also man geht da hin und dann findest du, du musst auch nicht suchen, dann ist da eine Box, die machst du auf und da ist dann ein Geschicklichkeitsspiel drin. Und das ist sau schwer. Ich meine, das ist auch ein D5, aber ich frage mich, was ist denn jetzt der Cash da drin? Ich habe dieses Geschicklichkeitsspiel dann auch ausprobiert. Das lief so schnell los, dass ich auch nach dreimal probieren wusste, das werde ich nie schaffen. Ein viertes Mal konnte ich auch nicht probieren, weil dann war die Batterien alle. Ach nee, es war der Einschaltknopf war dann wohl kaputt. Oder ich weiß nicht, was da kaputt gewesen sein soll. Geschicklichkeitsspiel gewinnen, um ins Logbuch zu kommen? Genau. Also hast du den nicht gelockt? Nee, habe ich nicht. Doch, ich habe DNF gelockt, weil das Ding ja nicht, ich habe nicht mal DNF gelockt, ich habe NM gelockt, weil die Batterie dann alle war. Angeblich war es dann aber nicht die Batterie, sondern irgendwas war mit dem Knopf nicht in Ordnung. Ja, Fotolock. Ja, nee. Jetzt einfach so einen Aufkleber genommen. Guck mal, jetzt kommt es nämlich schon. Ich fand den Cash gut, hab 20 Versuche gebraucht. Ja, dann sagt der Chat gerade, jetzt mal für unsere Konservenhörer, sagt da gerade jemand, ne, er fand den gut. Dann erklär mir mal, was daran Cash ist. Ist die Location, ist der letzte Dreck, der Weg dahin ist 50 Meter durch Hundescheiße und was ist daran Cashen? Null für mich, absolut null. Na Jörg, was ist daran Cashen, wenn du einen Paddling an einen Baum legst? Dann muss ich ihn wenigstens, und ich, natürlich finde ich den auch nicht schön, aber dann muss ich wenigstens noch danach suchen. An der Stelle musst du wirklich, du kommst dahin und an dieser Wand ist ein Kasten befestigt, den du aufmachst und das Geschicklichkeitsspiel herausnimmst. Punkt. Also null hat das mit Cashen zu tun. Naja. Also ich kann verstehen, dass da manche ihren Spaß dran haben. Ich sowieso schon mal gar nicht, aber okay. Ja, aber es gibt ja auch so Caches, die sind in Stromkästen verbaut. Ja, frage ich mich auch mal, was soll der Mist? Ja, aber wenn du die aufmachst und da kein Geschicklichkeitsspiel drin ist, sondern einfach nur eine Dose und Logbuch, ja, ist es ja auch ein Cache. Klar, das ist für mich Cachen, ja. Nee, ja, dann wäre es ja jetzt ein Widerspruch. Ja. Dann ist, naja, die freuen mich genauso wenig, aber die kriegen aber auch wenigstens keine 1 Milliarde Favoritenpunkte und die sind auch gar nicht so häufig. Das ist das Problem. Das ist nämlich das Problem an diesen Favoritenpunkten, wo ich auch vorher raufkomme. Du kannst nur einen Favoritenpunkt vergeben. Für diesen Nachtcash konnte ich einen Favoritenpunkt vergeben und den hat er sich auch verdient. Da aber jeder einen Favoritenpunkt vergibt, hat er gleich, baut er sich dann so eine Menge auf von 600, dann gehst du irgendwie mit einer anderen Einstellung daran und bist vielleicht auch etwas enttäuscht. Ja. So, jetzt musst du dich wieder resetten und sagen, ist der Cash etwas Besseres als jeder andere Cash, den ich so finde? Und sagst du, ja, der Owner hat sich Mühe gegeben, das hat mir gefallen. Also gibst du auch wieder nur einen Favoritenpunkt, hat er also 601. Ja, ja, ja. Da sollte Groundspeak mal was ändern, so dass man das so auf so einer Skala. Ich schon immer, GC Vote war um Längen besser, einfach weil es erstens anonym war. Ja. Und die Leute, natürlich sind da welche bei, die. Nein, aber ich meine jetzt, bei GC Voten, natürlich waren da auch welche bei, die dann einen runtervoten, hochvoten. Ja. Aber durch die Menge nivellierte sich das. Aber da gab es 10. Es gab ja halbe Punkte. Da gab es 10 verschiedene Stufen von 1 bis 5. Und da war viel genauer zu erkennen, ob der Cash wirklich gut ist oder nicht. Hier fühlen sich ja manche regelrecht, ja, da muss ich ja eingeben, sonst sind die alle sauer. Ja, es ist besser, aber es funktionierte irgendwann bei mir nicht mehr und was da alles nicht ging. Naja, ich glaube, Groundspeak möchte ja, es wäre ja auch schlecht für einen Seitenbetreiber, wenn du einen Cash runtervotest. Das wollen sie ja nicht. Wir wollen ja den Owner auch nicht verbrennen. Und, ne? Und so einen ganz normalen Paddling, der normal in Massen existiert, würde dann vielleicht bei GCMO eher 2 Punkte bekommen. Für die Cacher wäre es besser, für den Betreiber natürlich nicht, ist klar. Aber wenn sie es jetzt nochmal so abstufen könnten zwischen 3, 4 und 5. Ja. Weil jetzt haben sie ja das Problem, dass ein Nachtcash, der gerade, sag ich mal, 60 Favoritenpunkte hat. Mhm. Nachtcash haben ja eh viel. Ja, klar. Aber oft wird ja auch was Tolles geboten. Der taucht nicht auf deinem Radar auf. Und wenn er auftaucht, findest du ihn gut, gehst hin, vergibst deinen Favoritenpunkt. Ja. Und sobald er über 100 ist, enttäuscht er schon wieder Leute. Ja. Weil meine Herangehensweise an der Nachtcash, ich brauche nicht so viel Elektronik. Ich brauche eine schöne Wegführung, eine tolle Story. Und der obendraut hatte eine tolle Story, die man nicht aus Hexen, Vampiren, Massenmörder, Geister besteht, sondern auch die Story wurde auch von Dose zu Dose, also von Zwischenstation zu Zwischenstation weitererzählt. Ja, ja. Ja, nichtsdestotrotz, ja. Vielleicht sollten wir auch eine Petition machen. Guck mal, da hat er auch, also bei viel, ich habe ja gar nichts gegen Gizivon. Ich benutze es nur nicht, weil es bei mir irgendwann nicht mehr lief und ich auch keine Lust hatte, das jedes Mal nachzurüsten. Also das war negativ gemeint. Da, nur da habe ich dann aufgehört, weil es für mich dann durch war. Ich benutze Gizivon sowieso. Ich gucke eh nicht mehr auf Favoriten. Ich probiere die Caches aus und sehe, ob ich mal gute finde oder nicht. Dann gibt's dieses Attribut, Field-Puzzle-Attribut. Das ist für mich auch so ein weggeschmissenes. Sorry, aber es gibt ja viele Puzzles, die mache ich gerne. Ich habe letztens wieder einen Kindercache gemacht, einer der besten, die ich in letzter Zeit echt gemacht habe. Da waren die Rätsel dann aber auch wirklich halt, da lag dann ein Puzzle mit 15 Teilen. Weißt du, also ja, man musste schon ein bisschen was tun, aber ja, es war auch für den, also selbst für mich lösbar und das ist ein gutes Zeichen. Und da ist auch viel Puzzle gesetzt. Jetzt würde der mir entgehen, wenn ich den nicht mitnehme. Andere Puzzle oder andere Field-Puzzle-Attribute, die stehen dann für Rätsel, wo ich mir echt an den Kopf fasse. Also dieses Geschicklichkeitsspiel da, das musst du, wenn du da mal hinfährst, ich gebe dir gleich mal die GC-Nummer, das musst du echt mal ausprobieren, da bist du irre. Das macht wupp. Du sollst also was auf ach, bei Braunschweig, ja. Ja, du sollst was im Gleichgewicht sozusagen halten, um jetzt mal nicht zu viel zu sagen. Und das ist für mich völlig unmöglich. Also mag ich einfach keinen Bock dazu habe. Also Entschuldigung, ich fahre da hin, schmeiß meine Fotodose mit Lockdown. Also, nee, ich weiß nicht. Also ich auch jetzt, ja, viele sagen, ja, uns hat der gefallen, mir hat der gefallen, ich fand den toll. Ja, ist ja alles okay, aber keiner konnte mir bis jetzt sagen, was das noch mit Cashen zu tun hat. Mir geht's da gar nicht drum zu sagen, dass diese Aufmachung alles doof ist oder dass dieses Geschicklichkeitsspiel doof ist. Um Gottes Willen, da hat einer echt Arbeit investiert und das war auch wirklich liebevoll und gleichzeitig stabil gemacht. Also der hat was drauf, der Typ. Aber für mich hat das nichts, dann soll er das irgendwo listen, aber nicht beim Cashen, weil das ist kein Cashen mehr. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Das kann er mir auch nach Hause schicken, dann kann ich es da auch spielen. Also das hat mit Outdoor auch nichts mehr. Für mich ist Cashen eigentlich immer noch, ich will da raus und draußen was machen. Wenn ich Geschicklichkeitsspiele machen will, dann, wenn du sagst, es gibt die Domain, dann gehe ich auf www.geschicklichkeitsspiele.de. Kannst du die kaufen, auf jeden Fall. Okay, aber dann mache ich die da. Ja, aber das ist ja jetzt so, auch wieder so eine Einzelmeinung. Ja, manche sagen halt, ich mache nur Multis und keine Tradis. Andere sagen wieder, Tradi ist der einzig wahre. Ja, da habe ich, ja, aber sag mir, was ist daran noch ein Cache? Also, wenn die kein Dose Suchen, kein Suchen, keine Location, kein Weg, dann ist, da bleibt nichts mehr. Ich weiß ja nicht, ob im Logbuch drin war, da komme ich ja nicht ran. Aber es ist ein GPS-basiertes Outdoor-Spiel. Du bist draußen, du hast die GPS-Koordinaten, die führen dich an dieser Stelle. Ja. Und nicht bei jeder Stelle musst du suchen. Ach, übrigens hatte ich noch einen davon. Jetzt fällt es mir gerade ein. Nicht, dass wir nur einen schlecht machen wollen, um Gottes Willen. Ich war jetzt gerade wieder im Nord. Ich war im Nordwesten, irgendwo da oben, Tornesch, so die Ecke. Ja. Da kannst du praktisch neben dem Cache halten. Oh, den hatte ich wahrscheinlich auch, ja. Und dann ist das ein Tradi und dann stehst du vor so einem Zahlencode-Schloss mit einem völligen für mich verblödeten Hint, weil ich keine Ahnung hatte, was der von mir will. Und dann solltest du eine sechsstellige Nummer eingeben. Offensichtlich war vor mir schon jemand da, der das auch nicht witzig fand. Das Ding war nämlich schon komplett eingetreten. Dieses Feld, wo du es eingeben solltest, das war schon komplett rausgetreten und das ganze Ding war irgendwie völlig verdreckt. Also ich glaube, das war auch fast umgekippt. Also sah aus, als hätte das einer versucht, aus dem Boden zu reißen. Entschuldigung, wenn ich jetzt grinse. Ich würde nie einen kaputt machen, aber ich musste schon grinsen, weil ich davor stand. Und ja, aber wenn es ein Tradi ist, dann steht es wahrscheinlich im Listing. Nee. Nicht. Nee. Genau, das ist es ja. Ich komme da hin, ich will eine schöne Das ist genau das. Ich komme hin, möchte eine schöne Sonntagsrunde machen und suche mir. Ich hatte mir 8 oder 9 Tradis rausgesucht, die so alle 500 Meter bis 1 Kilometer auseinander liegen und alle D2 höchstens, weil ich eine schöne Sonntagsrunde machen wollte und stehe dann vor diesem beschissenen Kasten, gleich der erste Cache natürlich auch noch, da war schon die Fäkalsprache, und musste eine Nummer eingeben und habe auch keine Ahnung, wie ich, ja, da stand dann ein ganz langes Listing, wo ein paar Zahlen drin standen, die passten aber scheinbar auch nicht. Ich bin dann auch so gelangweilt, ich möchte laufen und ein paar Dosen nebenbei. Gerne auch eine, die einfach so im Kasten liegt, wo ich unterschreibe, dann ist die Location aber schön, weil es im Wald liegt. Naja. Ja. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du den ohne angeschrieben? Hast du DNF gelockt? Ich habe tatsächlich direkt vor Ort direkt einen NM gelockt und habe reingeschrieben, dass ich mal vermute, dass das nicht so gehört, weil der sah echt mitgenommen aus. Ich hatte schon vermutet, dass das einer kaputt gemacht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Owner sich so eine Arbeit macht, so ein schickes Ding zu bauen und das dann so aussehen lässt. Und es kam, ich habe auch direkt vor Ort das gemacht, damit die nächsten nicht auch noch da hinten gehen. Also einfach, und er hat dann das Ding auch eine halbe Stunde später, also er musste in der Nähe wohnen, keine Ahnung, hat ihn auch gleich disabled, hat gerade geschrieben, dass ihn wohl einer kaputt oder gemacht hat. Ja, selber schuld, oder? Nee, so sehe ich es jetzt nicht. Man muss keine Caches kaputt machen. Also kann ja auch im Listing schreiben, dass er das nicht gefällt. Aber wenn du im Listing nicht erwähnst, dass da ein Schloss drin ist und diese Zahl auch nicht erwähnst, nee, das dann Listing, muss man damit mit der heutigen Zeit damit rechnen, dass irgendwelche Geocacher das Ding kaputt machen. Ja, das ist also auch nicht einfach mal so eine Holzkiste, also aus Holz irgendwas bauen. Du musst damit rechnen, dass jemand dir das auseinanderschraubt. Ja, das sehe ich genauso. Ich wollte es jetzt nur nicht so sagen. Und spätestens ich mit meinem großen Hammer vorbeikomme und bumm. Ja? Ja, guck mal, das ist genau, ja, aber gut, dass wir mal drauf eingehen können, wenn schon der Chat da schreibt. Das sind die wahren Statistiker, wenn man nur lange vor der D-Liste steht, dann fängt man an zu nölen. Ja, wenn ich vorm D2 wirklich lange stehen muss, fange ich an zu nölen. Das hat aber nichts mit Statistik zu tun, sondern ich baue mir eine Runde zusammen, die ich so lege, weil ich einfach am Sonntag wollte ich meine 10 Kilometer laufen. So. Und dann baue ich mir eine Runde aus einfachen Caches zusammen. Und ja, dann will ich tatsächlich die auch schnell finden. Und wenn es ein D1 bis 2 ist, dann ja. Das mache ich übrigens genauso. Guck mal, wieso kann man das nicht lesen? Achso, ist ein Cache. Wie, was kann man nicht lesen? Wenn die Dose dieses Geschicklichkeitsspiel enthält, aus dem man die Dose raustricksen muss, dann ist es ein Cache. Ja, kann man so sehen. Ich sehe es halt nicht so. Also für mich ist das, ja. Keine Ahnung. Für mich ist es Cachen tatsächlich Outdoor, rausgehen und versuchen. Zumindest irgendwas davon. Oder also eine geile Location. Also müsstest du ein Tool an der Hand haben, wo du solche Caches dann raus. Ja, das würde ich mir wünschen. Es würde doch schon rein. Ja, aber warum überhaupt? Warum wird das nicht einfach Mystery? Da muss ich ein Rätsel, da ist Rätsel drin, fertig. Mystery. Weg. Kriege ich eh nicht. Mysteries habe ich gar nicht in Pocket Query. Ignoriere ich komplett mittlerweile. Könnte man machen. Ja. Nee, weil ich weiß kein Mystery. Na doch, Mystery kann ja auch an den Kollegen. Nee, nach den Regeln ist, ich habe da mich mit Reviewer mal drüber unterhalten, auch über diesen Schwachsinn mit irgendwelchen Tradis, wo ein Schloss vorhängt, hatten wir hier in Neuwulmsdorf nämlich damals den ersten. Das ist auch unter anderem, seitdem will ich mit diesem Owner auch nichts mehr zu tun haben, der mir dann das noch nicht mal akzeptieren wollte, weil ich sage, ich gehe mit meiner Frau 2 Stunden dahin spazieren, weil wir eben mal ein Tradi machen wollen. Und dann stehen wir vorm, da musste man einen TB für haben, um das zu öffnen. Ich saß übrigens gerade auf der Flasche. Ich denke, das ist voll unten. Nein, dann musste man den mit dem TB öffnen, ein Tradi. Und da habe ich den Reviewer mal befragt, da ging es mir gar nicht drum, irgendwie ein SPA. Ah, nee, stand da nicht bei. Kenne ich aber auch nicht, ich kenne das nur als Mystery. Nee, ist es nicht. Nein, ich habe einen Reviewer gefragt, weil das interessierte mich auch. Ich habe gar kein SPA gelockt, sondern wollte einfach nur mal wissen, wie das ist. Und der hat mir gesagt, nein, der Cache liegt an den Koordinaten, Punkt. Dabei ist ein Tradi. Das ist für die das, was entscheidend ist. Und, oh, hättest du noch mal einen anderen Reviewer fragen müssen. Ich wette, du hättest eine andere Antwort bekommen. Ja, das kann natürlich sein. Ich muss mal gucken, was so der Chat, ich weiß nicht, jetzt meckern wir ein, ich muss ab und zu trotzdem mal gucken, was der Chat macht. Dass die Buddy geil. Ich war neulich bei einem 2-2er Tradi schreibt, da finde eine Dose, in der drin steht, ich solle da und da in den Laden gehen und mit der Verkäuferin reden und nach der Dose fragen. Und das ist der Moment, wo ich dann auch SBA logge. Ja, nee. Kommt drauf an. Ich war in Amerika auf der Route 66, da liegt auch so eine Dose. Ja, ich finde den einfach scheiße, deswegen logge ich SBA. Einfach aus, weil ich den doof finde. Ich gebe es zu, da bin ich dann pissig. Weil es mir da reicht. Ich will nicht mit irgendwelchen Menschen kommunizieren. Podcast ist wieder besprochen. Ja. Nee, da ist echt Ende. Also ich möchte nicht noch irgendwelche Menschen kennenlernen. Ich will cachen und am besten noch nach der Arbeit. Da will ich meine Ruhe haben. Ich will mich nicht wieder von anderen volllabern lassen. Noch will ich irgendwo reingehen müssen. Das ist alles so. Oh. Kennst du noch GC Live, dieses Tool fürs Handy? Nee. Ich habe da damals von gehört. Es gab so ein Groundspring, das war toll. Da konntest du, während du unterwegs ja. Fotos hochladen und chatten. Und haben das nicht denen oder so damals gemacht? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Ich nutze sowas immer nur. Kurz vorher ist das gemacht worden von irgendwelchen, die durch Deutschland gefahren sind. Bevor die Groundspring-App dann kam, damit ist das Projekt ja gestorben. Es gab es tatsächlich von Groundspeak. Das war offiziell von Groundspeak. Das war nicht von denen. Ja, netter Versuch war es ja auch. Also ich könnte mir vorstellen können, dass das klappt. Oh, das fand ich total spannend. Dann siehst du mal, wer um dich so rumhängt. so Cache around me. Ja. Du kannst sie dann so anchecken. Hey, ich sehe, du bist ja bei dem Multi schon an Station 15. Wo ist denn jetzt der Feinde? Oh, das wird mir echt noch fehlen. Nee, ey. Also ich, wie gesagt, ich hätte gegen diese, ich fand die Software, ich habe mir das damals mal einmal kurz angeguckt, ich fand das immer wenig spannend, die da live zu verfolgen. Ich wüsste nicht wozu. Also das ist mir ist sowas einfach zu langweilig. Ich will raus, mich bewegen, darum geht's mir. Ja, aber wenn du so einen 10 Kilometer, dann wird dir doch langweilig. Also ich meine. Mir nicht. Naja, okay. Ich habe entweder lasse ich wirklich einfach Gedanken fliegen oder ich habe einen Podcast mit, den ich mir anhöre. Aber mir wird überhaupt nicht langweilig. Heute war ich auch heute Morgen, weil ich wusste, wir haben einen Podcast, mache ich da nicht ganz so lange Runde. Bin ich um 8 los, habe dann 2,5 Stunden, 12 Kilometer da oben irgendwo gemacht. Wo war ich eigentlich? Ach, in Sittensen war ich diesmal, genau. Und bin das abgelaufen und das waren eigentlich, die meisten würden sagen, langweilige Caches. Und es stört mich überhaupt nicht. Also, hast du den an der Autobahn gemacht? Den fand ich auch gut. Das war übrigens auch so bei genau an der Autobahnraststätte Sittensen, das TB-Hotel. Nee, hätte ich nicht gemacht. Willst du mal machen, aber hätte es dir wahrscheinlich gefallen, weil es ein Kasten ist, den du auch erkennst. Dann musst du ihn aufmachen und da ist dann ein TB-Hotel. Ist der mittendrin? Nee, der ist, du fährst von der Raststätte, also auf die Raststätte, von der Raststätte geht da so eine Fahrbahn runter. Ach, okay, okay. Und dann ist da hinten so ein Rückhaltebecken für Wasserrücke. Ja, da steht das dann getan. Okay. Alles. Ja, ich will ja nicht spoilern. Naja, große Kästen sind mittlerweile einfach okay, finde ich, freue mich immer, weil ich tue da auch immer was rein, damit sich das auch, also da lege ich wirklich was rein, aber mittlerweile sind einfach Stromkästen, die Spannung in Anführungszeichen lässt dann auch langsamer nach, wenn man den 15. gemacht hat. Das ist wie dieses Vogelhäuschen, ich kenne da auch jemanden, der sich immer aufregt, oh, das Vogelhäuschen. Letztens war ich die A7 gefahren bin, am Waspatz-Wolfsgrund. Ja. Da hat sich auch mal jemand Gedanken gemacht. Da musst du nämlich nicht tief hinten in den Busch rein, wo die alle gleich denken, was ist denn das denn für ein Ja, Alter? Ja. Sondern der hat sich, darf ich das jetzt nicht, wir spoilern einfach, wir sagen ja die 10 Namen nicht. Der hat sich so einen Plastikrahmen einfach auf den Baum gesetzt, wo du einfach so ganz entspannt da lang gehst, siehst, aha, ein Plastikrabe, aha, eine Dose, ja. Und ich kann locken, ohne dass ich einen Hundescheiß kriege. Ja, okay, ja. Ich sehe auch gerade, der Stromkasten ist dann das neue Vogelhäuschen, jetzt sagen müsst viele. Wo er recht hat, hat er recht. Also gegen Vogelkästen und so habe ich auch nichts. Mir wird das auch nicht langweilig. Und wenn es der 55. Vogelkasten ist, ich sag mal so, wenn ich sonnabends losgehe mit Heike, dann möchten wir einen interessanten Cache machen. Also laufen möchten wir immer, aber dann soll auch ein bisschen spannend für Heike sein. Dann habe ich gewisse Ansprüche, ja, da finde ich aber auch immer welche. Und wenn ich freitags losgehe, geht es mir nur darum, irgendwie 10, 15 Kilometer zu laufen. Und dann möchte ich gerne einfache Caches haben. Und ich mag Vogelkästen. Da bleibt er, wie du nämlich sagst, da bleibt er einfach schon mal, den kann man in der Hand nehmen, ohne dass die Erde, die Würmer und ich weiß nicht, was alles sich dran befindet. Also von daher habe ich da gar kein Problem mit. Das Beste, die beste Dose hat ja, ich glaube mal, der Abrocker gepostet auf Facebook. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, Edeka Premium Vanille Eis mit Haselnüssen. Und das war dann die Dose. Ja. Also so eine Plastikdose. Das Eis war schon raus, was schlecht ist. Ja. Aber der Lokstreifen war dann drin. Aber es war dieses Fairtrade. Ja, aber ich meine, immerhin war Deckel drauf. Also genau so ein Ding lag hier in Rübke ohne Deckel. Also ernsthaft, im Baum reingestellt. Aber wenn der Regen von der Seite kam, war das ziemlich egal. Also der lag auch nur 3 Tage, da hat er 7 SBAs gehabt. Dann war er auch weg, weil das Ding schwamm sofort bis wirklich oben im Wasser. Also ohne Deckel, genauso so eine Eisbüchse da. Ja, jetzt sind wir ja bei Neulingen, die anfangen, Geocaching zu machen. Nee, das war echt ein kleiner Junge, 12, 13. Der hatte die Kohle einfach nicht, das merkst du. Dann können wir ja mal spenden, oder? So ein Handling. Es haben ihm etliche angeboten, dass er Bescheid sagen soll, sie würden ihm ein paar Dosen zu geben. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber da fand ich die Reaktion der Community gut. Ich glaube, wir sind auch nicht so. Wir meckern zwar immer über alles und jeden, aber wenn es hart auf hart kommt, stehen wir zusammen. Ja, nicht nur hart auf hart. Guck dir diese ganzen Spendenaktionen da an, die da gelaufen ist, dass richtig Kohle reingekommen. Das wird ja jetzt irgendwie zum Dauerbrenner. Also ich bin bei der jetzigen, bin ich nicht auf Stand, weil jetzt wird's mir zu viel. Da will ich jetzt keinem auf die Füße treten, aber da beschleicht mich das Gefühl, da geht's mehr um Eigenwerbung. Also letztendlich, was genau investieren die denn? Die investieren eigentlich gar nicht, sondern die versteigern da Münzen, die von irgendwem anders sind. Ist nicht so mein. Also will ich gar kein Böses, sondern stimmt Gottes Willen. Solange Geld für guten Zweck reinkommt, ist das in Ordnung. Aber da nehme ich jetzt nicht mit. Natürlich für sich, ist es ganz klar. Ja. Geld für einen guten Zweck. Ich habe mein Budget auch so und ich kann auch auch spenden, ohne dass ich das veröffentliche. Also ja, die erste, aber ich fand die erste Aktion klasse und von daher. Ich hoffe mal nicht, dass es sich tot. Ja, da habe ich genau die Angst vor, dass das einfach so ein Dauerbetrieb wird und dann, ja. Aber es kann natürlich auch ein positives Image für uns Geocacher darstellen. Ja, da, also sorry, ja, das wird immer gerne so verkauft, da glaube ich nicht, dass das auch nur einer wirklich deswegen macht. Ich weiß nicht, es wird immer so, jeder Mensch ist letztlich Egoist, alles andere ist gelogen. Und egal, was ich mache, selbst wenn ich anderen helfe, dann mache ich es, weil ich da ein gutes Gefühl durch habe und nichts anderes. Und wenn mir einer erzählt, er tut das wirklich nur für andere, dann werde ich ihm das niemals glauben. Ich finde, wenn einer anderen hilft und dafür ein gutes Gefühl hat, dann tut das zwar für sich, ich finde es aber trotzdem in Ordnung. Also nicht falsch verstehen. Ich will gar nicht irgendeinem was unterstellen, sondern einfach, selbst Mutter Teresa wird mit Sicherheit das auch getan haben, weil sie das für sich selber so gut findet. Also ist doch ganz natürlich, dass man das für sich selbst tut, was man tut. Jetzt wird's echt philosophisch, ne? Wenn ich das zweite Bier jetzt noch reinschütte, also jetzt dann. Machen wir uns auch den Psychotalk. Genau, positives Image dank Geocaching-Klingelbeutel. Es gibt auch so ein paar, da merkst du es auch, und es gibt Geschichten über ein paar Podcasts, die kann ich hier nicht nennen, aber wir würden hier echt die Locken aus den Schaum anziehen. Da ist echt so. Belassen wir es mal dabei, ja? Ja, das ist. Wir finden's für einen guten Zweck. Wir wollen ja auch weiter senden und nicht ein. Oh, guten, ich krieg gerade eine Nachricht. Guten Tag, falls Sie Geld benötigen können. Nein, ja. also nochmal ganz klar, bevor das auf falsch rüberkommt. Also es geht jetzt gar nicht darum, das schlecht zu machen oder so, sondern ich habe einfach nur, ich mag das nicht, wenn. Das ist aber ganz subjektiv. Ich mag es einfach nicht, wenn Gutes tun unbedingt jetzt mit seinem eigenen Namen verknüpft wird. Das finde ich immer. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann auch Gutes tun, ohne dass ich genannt werde, dann finde ich das die schönere Sache. So, ist aber rein subjektiv. Bumm. Wenn Geld für einen guten Zweck reinkommt, ist mir eigentlich wurst egal wie. Letztendlich bin ich dann immer damit einverstanden. So könnte ich es auf den Punkt bringen, glaube ich. Kann man eigentlich so stehen lassen. Was ich nicht mag, ist, wenn mit dem Wort Geocaching, wie ich vorhin bei diesem Shirt-Anbieter, das man genannt hat, versucht, Kohle zu machen. Und dann stützen sich auch alle drauf und kaufen es auch noch. Wie so Lemminge. Hast du das? Wenn du heute einen Flaschenöffner rausbringst und dann gravierst du deine TB-Nummer ein, der würde laufen. Hast du das von JR gesehen? Was er von Amazon hatte? So eine Coin, 48 Caches in 24 Stunden und als Beschreibung, damit du zeigen kannst, was du ein geiler Typ bist, so mehr oder weniger. Der hat es ja rausgesucht. Der war dann ganz auf diese TB-Anhänger. Einfach geil. Ja. Mit einer Flagge. Ja. Und dann als TB-Anhänger kannst du an deinem originalen TB, den du extra kaufen musst, dran machen. Ach, wie geil. Ich fand das alles so cool. Alleine daran siehst du, dass der Hersteller aber auch null Plan hat, 48 Stück in 24 Stunden. Ich meine, ich habe das noch nie gemacht, aber da lachten so etwa 15% bis 20% der Geocacher drüber über diese Münze. Aber wie kommen sie trotzdem? Es war keine Münze, es war ein Pin, glaube ich. Genau, den solltest du so anstecken, ja. Damit du auf Events praktisch, es stand auch ernsthaft so drin, dass du auf Events gleich zeigst, was du schon so geschafft hast. Kniet nieder, ich habe 48 Stunden. In 24 Stunden 48 Caches. Genau. Ernsthaft, damit du, wie war denn, damit du das da richtig präsentieren kannst auf Events. So stand das drin. Du fängst gerade an mit Geocaching und denkst, das ist eine ganz tolle Sache, zieh ich es mal richtig durch. Und kaufst. Guck mal, da ist auch, siehst du? Den Link tun wir dann in die Shownotes hier. Geocaching 24 Hours, 48 Caches. Haust das Ding rein, gehst aufs Event und dann wirst du praktisch zusammengeschmolzen. Ja, genau. Mit dem Ding also mit Sicherheit. Ist also sowas von überflüssig, dieses Ding. Oh, da sagt schon einer, wir haben 2 Stunden rum. Ernsthaft? Oh okay, ja. Wir müssen jetzt auch sein. Obwohl ja, also ich habe zwar noch jede Menge Themen, aber dann müssen wir auf das nächste Mal was auf. Ich sag das nicht, sonst nächste Woche erscheint der von irgendeinem Hersteller. Das ist echt schlimm, ne? Es gibt ja kein, das ist auch eine Diskussion. Gibt es ein FTF? Ja. Aber gibt es ihn offiziell von Crown? Nö. Nein. Nö. Wann logge ich einen Cache? Muss ich das Originaldatum dann auch, wenn ich am Cache war, online loggen? Ja. Nein, im Moment gibt es auch noch zusätzliche Diskussionen, wie ist das bei Geburtstagscaches, weil da ja einer vorher den und so. Guck mal, das machen wir jetzt als Teaser. Weil, als Teaser? Da gehen wir das nächste Mal, das schreibe ich mir mal dazu. Wann FTF? Wir müssen jetzt mit einem Teaser rausgehen, damit wir auch noch nächstes Mal wieder, vielleicht schaffen wir ja mal dreistellige Hörerzahlen zu kriegen. Ja, ja, und ich will nur Usimo Bescheid sagen. Er hat letztens geschrieben, auf dem Klo hat sich das 30 Mal runtergeladen. Ich habe ihm dann eine Flasche Abführmittel geschickt. Ich wollte gerade sagen, 30 Mal gehört auf Klo, dann hat er auch da war ein langer Zeit. Wir müssen zur nächsten Folge noch was sagen, ne? Müssen wir? Da wissen wir noch nicht so genau, wie das sein wird. Also es kann sein. Eine Folge machen? Ja, das sowieso. Nee, es könnte aber sein, wir wollen gar nicht viel verraten. Ein bisschen anteasern müssen wir es, ja. Vielleicht gibt es ja auch sogar zwei Folgen. Dazu müsste ich dann allerdings erstmal unseren Datenbestand da aufbohren, damit ich das hochladen kann. Ich weiß gar nicht, was du da jetzt anteasern möchtest. Na, dass wir nächstes Mal vielleicht, wir wissen noch nicht genau, ob es live klappt. Das könnte passieren, dass es nicht live klappt. Dafür haben wir aber was Besonderes vor. Also nächstes Mal gibt es entweder eine normale Folge wie heute auch, aber eigentlich ist das ja für unsere Verhältnisse langweilig, wenn wir jetzt schon eine vierte Folge dann auch noch hier aus dem Keller machen. Habt ihr Hohecker? Wir haben nicht Hohecker. Ich habe doch keinen erhöhten Stuhl hier. Naja, immer gebückt sprechen ist auch doof. Es könnte aber live klappen, weil wenn die ISS, du kannst ja, genau. Also wir wissen es nicht genau. Vielleicht klappt es. Ich hoffe eigentlich, dass wir es live hinkriegen, aber wir wissen es nicht. Also von daher, dafür haben wir aber was Besonderes vor. Mal nicht aus dem Keller. Also Nackt-Podcast. Lasst euch überraschen. Ja, und den Erotikkalender müssen wir vorbereiten für Sepp und Bertha. Ich denke, dann machen wir für heute. Wir gehen raus, oder? Ja, ich muss aber nochmal hier unser Lied spielen. Kaffee-Podcaster. Bestimmt der Kaffee. Ach, guck mal, bestimmt der Hohecker steckt schon. Hohecker steckt schon woanders im Hintern. Wir haben jetzt noch genau eine Rolle. Teilen wir uns die? Ja. Ich muss mich jetzt erstmal freuen, dass das ein anderer schreibt als ich. Dann bin ich da nämlich die Schuld dran. Ja, du kannst die Weißen essen, ich nehme die anderen. Aber wir werden bestimmt auch für unseren Chat verklagt. Das macht nichts. Adventspodcast mit Glühwein. Ich habe ein breites Kreuz, aber wo ist mein ach, da ist mein, ich muss mein Android holen, damit ich unser Lied spielen kann. Die Konservenhörer, ich entschuldige mich jetzt praktisch am Ende schon mal. Spiel ist doof gelaufen, dass ich vergessen habe, auf Rekord zu drücken. Wenn die Qualität nicht ganz so gut ist, dann müsst ihr da mal leben, mein Gott. Spiel ist noch einmal. Ich spiele jetzt.